Die Cocktailparty. Komödie von T.S. Eliot. Die Person und ihre Sprecher sind Edward Chamberlain, Erik Schumann, Julia, Anita May, Celia Copplestone, Lütgard Imm, Alexander McColgie-Gibbs, Robert Mayn, Peter Quilp, Uwe Friedrichsen, ein unbekannter Gast, Hans Kaninenberg, Lavinia Chamberlain, Margot Troger. Regie Ulrich Lauterbach. Ach, du hast die Pointe missverstanden, Julia. Ja. Tiger gab's gar keine. Das war die Pointe. Ja, was habt ihr dann oben im Baum gemacht, du und der Maharaja? Ach, beste Julia, es ist hoffnungslos. Du hast gar nicht zugehört. Du musst das Ganze noch einmal erzählen, Alex. Ich erzähle nie dieselbe Geschichte zweimal, Peter. Aber ich möchte doch wissen, was passiert ist, Alex. Das war bestimmt zuerst eine Tigergeschichte. Nein. Nun zankt euch nicht, ihr beiden. Du bist an der Reihe, Julia. Erzähl uns die Geschichte von neulich, die von Lady Clutz und dem Hochzeitskuchen. Oh ja, und wie der Butler sie in der Anrichte fand, wo sie sich den Mund mit Champagner spülte. Eine hübsche Geschichte. Eine himmlische Geschichte. Ich kann die Geschichte nicht oft genug hören. Ja, aber ihr scheint sie alle zu kennen. Kennen wir alle sie? Aber wir können sie immer wieder hören, wenn du sie erzählst. Ich glaube auch nicht, dass alle hier sie kennen. Sie kennen sie noch nicht, oder doch? Nein, ich habe sie nie gehört. Hier ist schon ein neuer Zuhörer für dich, Julia. Ich glaube auch nicht, dass Edward sie kennt. Vielleicht hörte ich sie schon, aber ich erinnere mich nicht. Und Julia ist die Einzige, die sie erzählen kann. Sie macht so gut nach. Aha, mache ich gut nach? Ja. Ja, du machst wirklich gut nach. Du triffst nie daneben. Nein, nein, sie trifft nie daneben, es sei denn mit Absicht. Erzähl jetzt die Geschichte mit dem Hochzeitskuchen. Gut, Celia. Aber eigentlich ist die Geschichte nicht von mir. Ich hörte sie zuerst von Dilja Verinder, die dabei war, als sie passierte. Kennen Sie Dilja Verinder? Nein, ich kenne sie nicht. Man kann sich nicht genug vorsehen, bevor man eine Geschichte erzählt. Dilja Verinder, war das die mit den drei Brüdern? Wie viele Brüder? Zwei, meine ich. Nein, es waren drei. Aber den dritten wirst du nicht gekannt haben. Man hielt ihn möglichst für sich. Ach, den meinst du? Ja, er war etwas schwachsinnig. Nein, nicht schwachsinnig, nur etwas einfältig. Schön, also einfältig. Er war sehr geschickt im Reparieren von Uhren und er hatte ein fantastisches Gehör. Der Einzige, den ich kenne, der den Schrei der Fledermäuse hören konnte. Den Schrei der Fledermäuse? Ja, den Schrei der Fledermäuse. Aber woher willst du wissen, dass er den Schrei der Fledermäuse hörte? Weil er sagte, Celia. Und ich glaubte es ihm. Sie mussten für ihn eine Insel suchen, auf der es keine Fledermäuse gab. Ach, und ist er noch dort? Julia weiß wirklich alles. Es gibt nicht viel, was Julia nicht weiß. Erzähl jetzt die Geschichte mit dem Hochzeitskuchen. Nein, wir wollen warten, bis Edward wieder hereinkommt. Jetzt will ich mich ausruhen. Gibt's noch Cocktails? Aber Julia, erzähl doch die Geschichte. Edward hat ja doch nicht zugehört. Nein, er hat nicht zugehört. Er ist zu anstrengend. Edward ohne Lavinia. Er ist ganz unmöglich. Es mir zu überlassen, alle zu unterhalten. So ein Hausherr. Nicht einmal etwas Gutes zu essen. Für eine gierige alte Frau wie mich liegt der einzige Reiz einer Cocktailparty in einem wirklichen Leckerbissen. Trinken kann ich zu Hause. Oh, Edward, da bist du ja. Gib mir noch eine von den köstlichen Oliven. Oh. Was ist das? Chips? Nein, die kann ich nicht ausstehen. Ja, ich wollte euch von Lady Clutz erzählen. Das war bei der Winswell-Hochzeit. Kennen Sie die Winswells? Nein, ich kenne die Winswells nicht. Oh, waren das die Eltern von Tony Winswell? Ja, Tony war das Produkt, aber keine Lösung. Mit ihm wurde die Situation nur noch schwieriger. Du kennst Tony Winswell? Ja. Trafst du ihn in Oxford? Nein, ich kenne ihn nicht aus Oxford. Ich begegnete ihm voriges Jahr in Kalifornien. Ich wollte schon immer nach Kalifornien. Sag, was hast du denn in Kalifornien gemacht? Einen Film? Ach. Ja, ich versuchte, einen Film zu machen, Celia. Ah, was für ein Film war das? Ob ich ihn gesehen habe? Nein, Julia, bestimmt nicht. Offen gestanden, der Film wurde nie gedreht. Das heißt, man machte wohl einen Film, aber nach einem anderen Drehbuch. Nicht nach deinem Manuskript? Nein, nicht nach meinem Manuskript. Aber ich habe die Zeit sehr genossen. Erzähl jetzt endlich die Geschichte mit dem Hochzeitskuchen. Edward, setz dich doch einen Augenblick hin. Ich weiß, dass du ein perfekter Hausherr bist, aber denk jetzt, du wärst einer der Gäste auf Lavinias Party. Ich möchte dich so vieles fragen. Jetzt, wo Lavinia nicht da ist, ist eine glänzende Gelegenheit dazu. Ich habe immer gesagt, hätte ich nur einmal Edward für mich allein und könnte mich ernsthaft mit ihm unterhalten. Das sagte ich zu Lavinia. Sie stimmte mir zu. Sie sagte, versuch es doch. Und dies ist das erste Mal, dass ich dich ohne Lavinia sehe. Außer damals, als sie im Klosett eingeschlossen war, nicht herauskommt. Ja, ja, ich weiß, was ihr euch denkt. Ich weiß, ihr haltet mich für eine komische alte Frau. Aber nein, Entschuldigung. Aber es ist mir sehr ernst. Lavinia nimmt mich ernst. Ich glaube, sie ist nur deshalb fortgegangen, damit ich mit ihr reden kann. Vielleicht ist sie nebenan und hört alles, was wir sagen. Nein, sie ist nicht nebenan. Wird sie länger wegbleiben, Edward? Wenn Ihre Tante sehr krank ist, kann es sein, dass sie länger wegbleibt. Ja, und wie kommst du zurecht, während sie weg ist? Ich weiß es wirklich nicht, Celia. Vielleicht verreise ich auch. Du verreist auch? Etwa auch zu einer Tante? Nein, ich habe keine Tante, aber vielleicht verreise ich trotzdem. Aber Edward, ich... Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, für eine alte Dame ist es furchtbar allein auf dem Land und eine Pflegerin ist kaum zu bekommen. Ist es Tante Laura? Nein, eine andere Tante, die du nicht kennen wirst. Die Schwester ihrer Mutter. Ihre Lieblingstante? Nein, sie ist ihre Lieblingsnichte. Aber die Tante ist recht schwierig und wenn sie krank ist, verlangt sie, dass Lavinia kommt. Ich habe nie gehört, dass sie je krank war. Nein, sie war immer sehr rüstig. Deshalb gerät sie in eine Panik, wenn ihr einmal etwas fehlt. Und schickt nach Lavinia. Ich verstehe. Sind irgendwelche Aussichten vorhanden? Nein, sie hat alles in einer Lebensrente angelegt. Dann ist es wirklich selbstlos von Lavinia. Das sieht ja ähnlich. Aber weißt du, Edward, Lavinia kann ja wochenlang fort sein. Oder sie kann zurückkommen und wieder weggerufen werden. Oh, ich kenne solche zähen alten Frauen, gehöre selbst zu ihnen. Oh. Mir ist, als wüsste ich alles über diese Tante in Hampshire. Hampshire? Sagtest du nicht Hampshire? Nein, ich sagte nicht Hampshire. Sagtest du Hampstead? Nein, ich sagte nicht Hampstead. Aber irgendwo muss sie doch leben. Sie lebt in Essex. Am Ende bei Colchester. Lavinia lebt Austern. Nein, mitten in Essex. Nun, wir wollen das nicht weiter untersuchen. Hast du die Adresse und die Telefonnummer? Vielleicht mache ich einen Sprung zu Lavinia auf meiner Reise nach Cornwall. Aber lass uns vernünftig sein. Jetzt musst du gestatten, dass ich die Rolle deiner Tante spiele. Du wirst allein bei mir zu Abend essen am Freitag und wirst alles mit mir besprechen. Alles? Ach, du weißt, was ich meine. Die nächsten Wahlen und deine Prozessgeheimnisse. Die meisten meiner Geheimnisse sind ganz uninteressant. Ja, aber du wirst mir nicht entwischen. Freitag isst du bei mir. Ich weiß schon, wen ich dazu einladen werde. Aber du lädst mich ein, allein bei dir zu essen. Ja, allein. Ohne Lavinia. Die anderen Gäste werden dir gefallen. So! Und nun muss ich gehen. Oh, musst du schon gehen. Willst du uns nicht die Geschichte von Lady Clutes erzählen? Was für eine Lady Clutes? Und vom Hochzeitskuchen. Ja. Hochzeitskuchen? Ich war doch gar nicht auf ihrer Hochzeit. Edward, es war ein reizender Abend. Die Chips waren wirklich ausgezeichnet. Aber warte, habe ich nichts vergessen? Eine sehr nette Party. Ich möchte sie gerne wiederholen. Warum kommt ihr nicht alle Freitagabend zu mir? Doch nein, da könnte meine gute Mrs. Patton mir kündigen. Jetzt muss ich aber gehen. Leider werde auch ich gehen müssen, Edward. Celia, wollen wir zusammen gehen? Es tut mir leid, Peter. Ich muss mir ein Taxi nehmen. Peter, begleite mich. Du kannst mir ein Taxi holen und dann setze ich dich ab. Edward, bis Freitag also. Und Celia, dich möchte ich sehr gerne bald sehen. Ja. Aber nun geht doch nicht alle, nur weil ich gehen muss. Auf Wiedersehen, Edward. Auf Wiedersehen, Julia. Tja... Wiedersehen, Edward. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Edward. Sehen wir uns bald? Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Du weißt es noch nicht. Also gut. Auf Wiedersehen. Na, auf Wiedersehen, Celia. Auf Wiedersehen, Edward. Hoffentlich kommen bald bessere Nachrichten von Lavinias Tante. Ja, danke. Auf Wiedersehen, Alex. Nett, dass du gekommen bist. Ja, ein scheußliches Wetter heute. Was? Hoffentlich regnet es nicht. Gehen Sie noch nicht. Bleiben Sie noch. Wir trinken noch die Cocktails aus. Oder hätten Sie lieber Whisky? Gin. Mit etwas drin? Mit ganz wenig Wasser. Ich muss um Entschuldigung bitten für diesen Abend. Tatsächlich hatte ich versucht, die Party abzusagen. Hier waren nur die Leute, die ich nicht ausladen konnte, weil ich sie nicht rechtzeitig erreichte. Und dass Sie kommen würden, wusste ich nicht. Ich glaubte, Lavinia hätte mir alle Gäste genannt, die sie, wie sie sagte, eingeladen hatte. Entschuldigung. Julia! Edward, ein Segen, dass es regnet. Das hat mich an meinen Regenschirm erinnert. Oh, und hier ist er. Und was habt ihr beide ausgeheckt? Was für ein Glück, dass es mein Schirm war, nicht Alexanders. Er ist so neugierig, aber ich mische mich nie in fremde Angelegenheiten. Also nochmals, adieu. Jetzt gehe ich aber wirklich. Auf Wiedersehen, Julia. Verzeihen Sie, aber ich weiß nicht einmal Ihren Namen. Ich sollte auch gehen. Gehen Sie noch nicht. Ich möchte sehr gerne zu irgendjemandem sprechen. Und es ist leichter, zu jemandem zu sprechen, den man nicht kennt. Lavinia hat mich nämlich verlassen. Ihre Frau hat Sie verlassen? Ganz aus heiterem Himmel. Nachdem sie noch die Cocktailparty arrangiert hatte. Als ich nachmittags nach Hause kam, war sie fort. Das muss man feiern. Bekomme ich noch einen Drink? Whisky? Gin. Mit etwas drin? Nur mit Wasser. Und ich empfehle Ihnen dasselbe Rezept. Ich werde es Ihnen mischen, wenn Sie erlauben. Stark. Schön langsam trinken. Aber setzen Sie sich dabei. Tief Atem holen und sich ganz entspannen. So. Und nun ein paar Fragen. Wie lange verheiratet? 5 Jahre. Kinder? Keine. Dann nehmen Sie es von der angenehmen Seite. Sie wissen nicht, wo sie hin ist? Nein, ich weiß es nicht. Wissen Sie, wer der Mann ist? Es gibt keinen anderen Mann. Ich weiß von keinem. Oder eine andere Frau, auf die sie eifersüchtig gewesen sein könnte? Sie hatte sich über nichts zu beklagen in meinem Benehmen. Dann steht zweifellos alles zum Besten. Mit einem anderen Mann könnte sie sich geirrt haben und zu Ihnen zurückwollen. Bei einer anderen Frau könnte sie Verzeihendes spielen wollen, um im Vorteil zu sein. Gibt es keine andere Frau und keinen anderen Mann? Liegen die Ursachen vielleicht tiefer und Sie dürfen hoffen, dass sie gar nicht mehr zurückkommt? Aber ich möchte meine Frau zurück. Das ist die natürliche Reaktion. Es kommt ungelegen und ist unbequem. Aber ich frage Sie... Fragen Sie mich nichts. Dann vermute ich... Bitte keine Vermutungen. Ich gebrauche diese Ausdrucksweise oft bei Zeugenvernehmungen. Darum mag ich sie nicht. Darf ich den Spieß umkehren? Ich weiß, dass ich dieses Gespräch herbeigeführt habe. Aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Auf dies war ich nicht gefasst. Ich wollte mir nur etwas Luft machen, indem ich jemandem erzählte, was ich verschwiegen hatte. Ich möchte nicht einmal wissen, wer Sie sind. Andererseits kennen Sie vielleicht meine Frau viel besser, als ich dachte. Oder Sie wissen über uns weit mehr Bescheid, als es zuerst schien. Ich finde Ihre Kombinationen recht verletzend. Ich kenne Sie so gut, wie ich Ihre Frau kenne. Und ich weiß, dass Sie nichts mehr wünschten, als sich einem Fremden persönlich zu eröffnen. Und deshalb möchte ich für Sie der Fremde bleiben. Aber lassen Sie sich sagen, sich dem Fremden nähern, heißt das Unerwartete herausfordern. Eine neue Macht entfesseln. Es heißt, eine Kette von Ereignissen verursachen, die außerhalb Ihrer Kontrolle sind. Jetzt hören Sie weiter. Ich möchte annehmen, Sie erleben schon eine gewisse Entspannung, die Ihnen noch nicht bewusst ist. Das wird langsam kommen, dass Sie, wenn Sie erwachen am Morgen, wenn Sie zu Bett gehen am Abend, anfangen, sich Ihrer Unabhängigkeit zu freuen. Ihr Leben wird angenehmer und angenehmer werden, ohne die beharrliche Kritik, das geduldige Missverstehen einer Frau, die stets alles besser regelt, als Sie es haben möchten, die nie dieselben Freunde bevorzugt wie Sie oder erreicht, dass Sie Ihren Freunden besser gefällt als Sie. Und wenn Sie die Vergangenheit um und umdrehen, werden Sie sich nur noch wundern, dass Sie so lange aushielten. Und zuweilen werden Sie vielleicht ein wenig neidisch sein, weil Sie es zuerst sah und den Mut hatte zu brechen. Und sich damit einen bleibenden Vorteil sicherte. So mag es kommen, doch... Wollen Sie etwas sagen, Sie liebten sie? Ach, wir nahmen einer den anderen einfach hin, glaube ich. Wir waren aneinander gewöhnt. Und so ist ihr Fortgehen ohne die geringste Erklärung, ohne Warnung, außer einer Mitteilung, dass sie gegangen sei und nicht zurückkomme. Ach, ich kann es nicht verstehen. Niemand wird gern mit einem Rätsel zurückgelassen. Es ist so unvollendet. Ja, es ist unvollendet und niemand wird gern mit einem Rätsel zurückgelassen. Aber es ist noch mehr als das. Es ist ein Verlust des eigenen Ich. Oder besser, Sie haben Fühlung verloren mit dem Menschen, für den Sie sich hielten. Sie fühlen sich nicht mehr als Mensch. Sie sind plötzlich reduziert auf den Stand eines Objekts. Ein lebendes Objekt, aber nicht mehr ein Mensch. Das geschieht sehr oft, weil man sowohl Objekt wie Mensch ist. Denken Sie zum Beispiel an eine Operation. bei der Konsultation mit Arzt und Chirurg, beim Zubettgehen in der Klinik, im Gespräch mit der Oberin, sind sie noch Subjekt, das Zentrum der Wirklichkeit. Aber ausgestreckt auf dem Tisch sind sie für ihre Umgebung, für die maskierten Akteurs, nichts als ein reparaturbedürftiges Möbelstück. Nur ihr Körper ist von ihnen noch da. Ihr Selbst ist entwichen. Darf ich mir nachschenken? Oh, Entschuldigung. Was hatten Sie? OSG? Gin. Mit etwas drin? Wasser. Wozu das alles? Um herauszufinden, was Sie wirklich sind, was Sie wirklich fühlen, was Sie unter den anderen Menschen wirklich sind. Die meiste Zeit nehmen wir uns als selbstverständlich, als gegebenen Wert. Wir müssen's und leben von dem bisschen Kenntnis unserer selbst, wie wir waren. Wer sind Sie jetzt? Sie wissen nicht mehr darüber als ich, eher weniger. Sie sind nichts als eine Reihe abgenutzter Reaktionen. Das Einzige, was zu tun ist, ist nichts zu tun. Warten. Warten. Aber warten ist das Einzige, was unmöglich ist. Zudem sehen Sie denn nicht, dass es mich lächerlich macht. Es wird Ihnen nichts schaden, sich selbst lächerlich zu finden. Ergeben Sie sich darein, der Narr zu sein, der Sie sind. Und das ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann. Ich gebe zu, dass vieles, was Sie gesagt haben, wohl richtig ist. Seit ich Sie heute beim Frühstück sah, habe ich vergessen, wie meine Frau aussieht. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie angezogen war, als ich sie zuletzt sah. Und doch will ich sie zurück. Und ich muss sie zurückhaben, um herauszubekommen, was gewesen ist in den 5 Jahren, die wir verheiratet waren. Ich muss herausfinden, wer sie ist, um zu wissen, wer ich bin. Und welchen Sinn haben alle Ihre Analysen, wenn ich für immer im Dunkeln bleiben soll? Es hat bestimmt keinen Sinn, länger im Dunkel zu bleiben, als nötig ist, um den Geist frei zu machen von der Illusion, jemals im Licht gewesen zu sein. Dass Sie keinen Grund angeben können, warum Sie sie haben wollen, ist der beste Grund zu glauben, dass Sie sie wollen. Ich möchte Sie wiedersehen. Hier. Sie werden sie wiedersehen. Hier. Soll das etwa heißen, dass Sie wissen, wo sie ist? Wenn ich sie wiederbringe, dann unter einer Bedingung nur, dass Sie versprechen, Sie nicht zu fragen, wo sie gewesen ist. Ich werde Sie nicht fragen. Und doch scheint mir, als wir anfingen zu sprechen, da war ich nicht sicher, ob ich sie zurückhaben wollte. Und jetzt? Will ich sie wirklich? Oder ist es nur Ihre Suggestion? Noch wissen wir es nicht. In 24 Stunden wird sie zu Ihnen hierher kommen. Und Sie werden hier sein, sie zu treffen. Ich muss die Tür aufmachen. Ach, du schon wieder, Julia. Und du, Peter. Edward, wie gut, dass du da bist. Denk dir, ich muss meine Brille hier gelassen haben. Und ich kann einfach nicht sehen ohne sie. Hat jemand sie gefunden? Man sieht sofort, dass es meine ist, mit so einer Art biegsamem Gestell. An die Farbe kann ich mich leider nicht erinnern, aber ich erkenne sie sofort, weil ein Glas fehlt. Als ich meinen Gin mit Wasser nahm und man rief mich ein O'Reilly, wer kam, wenn nicht die Wirtstochter kam und sie stahl mein Herz einstweilig? Halten Sie unsere Verabredung ein? Ich werde sie einhalten. Turiuli, Turiaili. Was ist los mit dem Einauge? Edward, wer ist dieser unmögliche Mensch? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Ich sah ihn selbst zum ersten Mal. Und wie kam er hierher? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Und wie heißt er? Verstand ich recht, dass er Riley sagte? Ich weiß nicht, wie er heißt. Du weißt nicht, wie er heißt? Ich sag dir, ich habe keine Ahnung, wer er ist und wie er herkam. Und wovon habt ihr gesprochen? Oder habt ihr etwa die ganze Zeit gesungen? Ach, mir kommt hier heute überhaupt alles reichlich mysteriös vor. Das tut mir leid. Nein, ich liebe das. Aber das erinnert mich an meine Brille. Das ist das größte Mysterium. Peter, warum suchst du sie nicht? Ja, Julia. Sieh am Kamin nach. Ja. Wo saß ich denn? Ja. Oh, auf dem Fauteuil. Dreh doch das Kissen um. Nein, auf dem Sofa, sieh unter dem Kissen nach. Bist du ganz sicher, dass du sie nicht in der Handtasche hast? Oh nein, bestimmt nicht, da sollte sie sein. Oh, da ist sie ja. Ah. In der Tasche. Danke, Edward, das war wirklich sehr klug von dir. Ohne dich hätte ich sie niemals gefunden. Aber jetzt muss ich eilen, ich ließ das Taxi warten. Komm rasch, Peter. Ja, du nimmst es mir hoffentlich nicht übel, Julia, wenn ich jetzt nicht mitkomme. Aber auf der Herfahrt fiel mir etwas ein, was ich mit Edward besprechen muss. Über Lavinia? Nein, nicht über Lavinia. Natürlich nehme ich's nicht übel. Also auf Wiedersehen. Und vielen Dank, euch beiden. Auf Wiedersehen, Julia. Auf Wiedersehen, Julia. Tja, hoffentlich störe ich dich nicht, Edward. Mir scheint, ich bin genug gestört worden und ich wäre eigentlich gern allein. Aber worum handelt es sich? Ich brauche deine Hilfe. Erst wollte ich telefonieren, ob ich dich später sehen kann, aber dann bot sich diese Gelegenheit. Und? Was ist los? Es geht um Celia. Um mich und Celia. Wie? Was könnte sein mit dir und Celia? Nimmst du an, ihr hättet etwas gemeinsam? Ich nahm an, wir hätten sehr viel gemeinsam. Wir sind beide Künstler. Oh, das wäre mir nicht eingefallen. Was für eine Kunst übst du aus? Du wirst meinen Roman nicht gelesen haben, obgleich er sehr gute Rezensionen hatte. Aber es ist mir der Film, der uns beide interessiert. Ja, ein gemeinsames Interesse fürs Kino bringt häufig junge Leute zusammen. Oh, jetzt wirst du auch noch sarkastisch. Celia ist an der Filmkunst interessiert. Als eventuellen Beruf? Ja, vielleicht macht sie einen Beruf daraus. Doch sie hat auch Gedichte geschrieben. Ja, ich habe sie gelesen. Ist interessant für den, der interessiert ist an Celia. Abgesehen natürlich vom literarischen Wert, über den mir kein Urteil zusteht. Nun, ich kann darüber urteilen und ich finde sie sehr gut. Aber darum handelt es sich nicht. Mir schien, wir hätten sehr viel gemeinsam und ich meinte, sie dachte das auch. Darum handelt es sich. Wie hast du sie kennengelernt? Da bin ich wieder, Edward. Oh. Weißt du, warum ich vorbeikomme? Ja, zunächst möchte ich wissen, wie du hereinkamst, Alex. Nun, ich kam vorbei und sah, dass die Tür offen war. Da dachte ich, ich gehe rasch und sehe nach, ob jemand bei dir ist. Julia muss sie offen gelassen haben. Ja, das macht nichts. Hauptsache, dass ihr beide sie schließt, wenn ihr geht. Ja, aber du kommst mit mir, Edward. Ich dachte, Edward ist vielleicht ganz allein heute Abend. Und ich weiß, dass er ungern den Abend allein verbringt. Deshalb wirst du jetzt mitkommen und mir dinieren. Das ist sehr aufmerksam von dir, Alex, gewiss. Aber ich möchte lieber allein sein heute Abend. Aber du musst doch etwas essen. Gehst du aus? Ist jemand bei dir, der dir zu essen macht? Nein, ich brauche nicht viel und richte mir das selbst. Aha, dann weiß ich auch, was ich tue. Ich werde dir eine kleine Überraschung bereiten. Bekanntlich bin ich ein glänzender Koch. Ich gehe jetzt sofort in deine Küche und richte dir ein nettes kleines Dinner, nur für dich allein. Und dann verlassen wir dich. Inzwischen kannst du dich weiter mit Peter unterhalten. Ich werde euch nicht stören. Mein lieber Alex, es wird nichts im Speiseschrank sein, wofür sich deine Kochkunst lohnt. Ha, das ist ja gerade meine Spezialität, aus nichts eine schmackhafte Mahlzeit zusammenzubrauen. Das habe ich im Osten gelernt. Ich fange sofort an. Also, wo blieben wir stehen? Ja, du fragtest mich, wie ich Celia kennenlernte. Ich traf sie hier vor etwa einem Jahr. Sie war ganz anders als alle Mädchen, die ich bisher gekannt habe. Damals war es nicht leicht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Hast du sie oft gesehen? Edward, hast du einen Schmortopf? Ja, ich glaube, ein Schmortopf muss da sein. Gehört er nicht in jede Küche? Na, ich finde ihn nicht. Damit ist diese Überraschung hin. Ich werde mir eine andere ausdenken. Also, ich sah sie einige Tage später wieder, allein in einem Konzert. Auch ich war allein. Ich ging in Konzerte stets allein. Anfangs hatte ich niemanden, der mit mir ging, und später fand ich, dass ich am liebsten allein ging. Aber es war sehr seltsam, ein Mädchen wie Celia, die ich mir nur als Namen in der Gesellschaftsrubrik vorstellen konnte, dort allein anzutreffen. Nun, jedenfalls, wir kamen in ein Gespräch und ich erfuhr, dass sie allein in Konzerte ging und allein Ausstellungen besuchte. So begegneten wir uns öfter und gingen manchmal auch zusammen. Und mit Celia zusammen zu sein, das war etwas anderes, als in Gesellschaft oder allein zu sein. Ich war glücklich, wenn wir zusammen waren. So erfüllt, so zufrieden. Ich kann das gar nicht sagen. Es war etwas ganz Seltsames. Eine solche Stille. Und was unterbrach diese interessante Affäre? Edward, ja. Ich kann kein Currypulver finden. Na, es ist kein Currypulver da. Lavinia hasst Curry. Noch eine Überraschung ist hin. Ich muss mir was anderes ausdenken. Mangofrüchte hatte ich nicht erwartet. Aber mit Currypulver habe ich fest gerechnet. Ja, also, was unterbrach diese... Ja, das möchte ich ja gerade wissen. Sie ist einfach hingeschwunden. In ein anderes Bild, wie ein Filmeffekt. Sie will mich nicht mehr sehen, macht nicht sehr plausible Ausflüchte und wenn wir einander begegnen, dann scheint sie befangen in irgendeiner dunklen Erregung, die ich nicht teile. Das ist alles ganz normal. Wenn du nur wüsstest, was du für Glück hast. In kurzer Zeit wäre es eine gewöhnliche Affäre geworden wie jede andere. Nachdem das Feuer nachgelassen, hättest du gefunden, dass sie eine andere Frau ist, als du dachtest, und du ein anderer Mann. Ich gratuliere zum rechtzeitigen Entkommen. Ich wollte, du verschontest mich mit deinem Glückwunsch. Edward, ich musste mich aussprechen. Und ich habe dir etwas sehr Wesentliches erzählt. Meine erste wirkliche Erfahrung und vielleicht die letzte, und du verstehst mich. Lieber Peter, ich habe dir nur gesagt, was dir mit Celia passiert wäre im nächsten halben Jahr. Genau das. Du kannst es glauben oder nicht. Aber was soll ich tun? Nichts. Warten. Zurückkehren nach Kalifornien. Ich muss Celia wiedersehen. Wird's dieselbe Celia sein? Sei lieber zufrieden mit der Celia, an die du dich erinnerst. Erinnerst. Es ist schon eine Erinnerung, sage ich dir. Aber ich muss Celia wenigstens sehen, um von ihr zu hören, mit ihren Worten, was geschehen ist. Solange ich das nicht weiß, solange werde ich gerade der Erinnerung nicht trauen. Hatten wir wirklich die gleichen Interessen? Fühlten wir wirklich dasselbe, wenn wir eine bestimmte Musik hörten oder bestimmte Bilder sahen? Das war etwas Wesentliches. Aber was ist beständig? Entschuldige einen Moment. Ja, bitte. Hallo? Ich kann jetzt nicht sprechen. Nein, eben nicht. Gut, ich rufe an, sobald ich kann. Verzeih, was sagtest du? Ja, ich sagte, was ist beständig am Erlebnis zwischen zwei wesenlosen Menschen? Wenn ich mich nur an die Erinnerung halten kann, dann ertrage ich jede Zukunft. Aber für die Erinnerung muss ich die Wahrheit wissen über die Vergangenheit. Keine Erinnerung lässt sich in Kampf verlegen. Die Motten kommen doch hinein. Du willst Celia also wiedersehen? Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir so viel Mühe gebe, dich vor deiner eigenen Torheit zu schützen. Was kann ich für dich tun? Sprich mit Celia. Du kennst sie so viel besser als ich und du bist so viel älter. So viel älter? Ja, sie wird dich als Unbeteiligten gewiss hören. Gut, ich werde mit Celia sprechen. Danke, Edward. Das ist riesig nett von dir. So, Edward, ich habe dir was Köstliches zubereitet. Ich glaube wirklich, unter allen meinen Erfolgen ist das der größte. So etwas aus nichts zu machen. Niemals, auch auf Reisen in Albanien, habe ich ein solches Souper aus so wenig gemacht, wie ich in deinem Kühlschrank fand. Gott sei Dank hatte ich Glück und fand ein halbes Dutzend Eier. Was? Du hast die Eier alle verbraucht? Lavinias Tante hat sie eben vom Lande geschickt. Aha. Die Tante existiert also wirklich. Ein substanzieller Beweis. Nein, das ist doch eine andere Tante. Ich verstehe. Die wirkliche Tante. Du kannst dich bedanken. Es gibt wenig Bauern in Montenegro, die heute das aufgetischt kriegen, was du zu essen bekommst. Und was ist mit meinem Frühstück? Ha, keine Sorgen ums Frühstück. Da brauchst du nur eine Tasse schwarzen Kaffee und etwas Toast. Ich ließ es auf kleiner Flamme. Lass es nicht länger darauf als höchstens 10 Minuten. Jetzt werde ich gehen und Peter mitnehmen. Ja, ich nahm deine Zeit schon zu sehr in Anspruch, Edward. Und du willst allein sein. Grüß Lavinia von mir, wenn sie zurückkommt. Und wenn es dir recht ist, sag ihr doch lieber nichts von dem, was ich dir erzählt habe. Ich werde Lavinia nichts davon erzählen. Danke, Edward. Gute Nacht. Gute Nacht, Peter, und gute Nacht, Alex. Ja, und wenn ihr daran denken wollt, schließt bitte die Tür hinter euch, sodass ihr einschnappt. Ja. Vergiss nicht, Edward. Nicht länger als 10 Minuten. 20 Minuten und mein Werk ist hin. Kann ich mit Celia Copplestone sprechen? Wann denn? Nein, es macht nichts. Bist du allein? Celia, warum kommst du her? Ich sagte dir, ich würde anrufen, sobald ich könnte. Und eben habe ich versucht, dich zu erreichen. Du scheinst dich nicht zu freuen, mich zu sehen. Edward, ich verstehe, was geschehen ist. Aber dein Verhalten am Telefon war mir unverständlich. Es sah dir nicht ähnlich. Da musste ich herkommen. Sag mir, dass alles in Ordnung ist und ich gehe wieder. Wie kannst du sagen, du verstehst, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was geschehen ist oder noch geschehen wird. Und um mir darüber klar zu werden, möchte ich allein sein. Aber das war doch ganz klar. Lavinia hat dich verlassen. Ja, so war die Situation. Ich meine, das war wohl jedem wirklich klar. Es war offensichtlich, dass die Tante pure Erfindung war aus dem Moment heraus und keine sehr gute. Für Julia hättest du dir etwas Besseres überlegen müssen. Aber das ist wirklich ohne Bedeutung. Sie werden es bald genug erfahren. Sind damit nicht unsere Schwierigkeiten alle erledigt? Es hat erst die wirklichen Schwierigkeiten ans Licht gebracht. Aber die sind doch sicher nur vorübergehend. Du weißt, ich nahm unsere Situation so hin, weil eine Scheidung deine Karriere ruiniert hätte und wir dachten, Lavinia würde dich niemals freigeben und... Gewiss, aber so ist das alles gar nicht. Lavinia kommt zurück. Lavinia kommt zurück? Was ist denn geschehen? Ach, verfluchtes Telefon. Ich muss mich wohl melden. Hallo? Ja, hallo? Nein, vielmehr ja, Alex. Ja, natürlich, es war wunderbar. Ich habe noch nie so etwas gegessen. Oh nein, Alex, es ist genug Käse da. Nein. Slivo, was? Jugoslawien, ja, ich weiß. Nein, Alex, tausend Dank. Gute Nacht. Um Gottes Willen, was war denn das? Ich hatte es gänzlich vergessen. Alex kam vorbei für eine Weile und bestand darauf, mir etwas zu Abend zu kochen. Er sagte, ich sollte es in 10 Minuten essen. Vermutlich kocht es noch. Du meinst, es kocht noch? Natürlich kocht es noch oder tut sonst was. Da muss ich nachsehen. Um Himmels Willen, bemühe dich nicht. Wenn nun jemand kommt und dich in der Küche findet. Du solltest doch lieber aufmachen, Edward. Es ist das Beste. Verlier nicht den Kopf. Ich werde sagen, ich hätte dich hier hungrig und hilflos gefunden und etwas tun müssen. Jedenfalls bleibe ich und verstecke mich nicht. Tja. Julia, weshalb kommst du noch einmal? Ich hatte eine Idee. Edward, es ist hin. Gott sei Dank. Aber die Pfanne ist auch hin. Celia, offenbar hattest du die gleiche Idee, die ich hatte. Edward muss doch essen. Er ist an einer solchen Anspannung. Wir müssen ihn bei Kräften erhalten. Edward, begreifst du eigentlich, was du für ein Glück hast? 2 Samariterinnen auf einmal, das gab's noch nie. Der Mann, der unter die Räuber fiel, war glücklicher als ich. Man ließ ihn in einer Herberge. Wie undankbar, Edward. Was ist denn in der Pfanne? Das weiß niemand. Irgendetwas, das Alex für mich zubereitet hat. Er wollte unbedingt. 3 barmherzige Samariter, ich vergaß es völlig. Du darfst es nicht anrühren? Na, bestimmt rühre ich es nicht an. Mein Lieber, ich hätte dich warnen sollen. Alles, was Alex zubereitet, ist absolut tödlich. Oh, ich könnte dir viel erzählen von Leuten, die er vergiftete. Nun, liebes Kind, gibst du mir die Schürze und wir werden sehen, was ich tun kann. Du bleibst und unterhältst Edward. Was ist denn geschehen, Edward? Was ist geschehen? Lavinia kommt zurück, glaube ich. Du glaubst es? Weißt du es nicht? Nein, aber ich glaube es. Der Mann, der hier war... Ja, wer war dieser Mann? Ich fürchtete mich fast für ihn. Er hatte etwas Unheimliches. Ich weiß nicht, wer er ist. Er sagte, er würde morgen Lavinia zurückbringen. Aber warum sollte dieser Mann Lavinia zurückbringen wollen, wenn er nicht der Teufel ist? Fast möchte ich es glauben. Weil ich ihn darum bat. Du batest ihn darum? Dann muss er der Teufel sein. Er muss dich verhext haben. Wie konnte er dir einreden, du wolltest sie zurück? Zum Teufel, was ist das? Ich hatte eine Idee. Es gibt nichts Vernünftiges zu essen. Ich habe alles durchgestöbert. Aber ich fand diesen Champagner. Und ich dachte, wir hätten alle ein Stimulanz nötig nach diesem Pech. Kommt, wir wollen auf etwas anstoßen. Könnt ihr raten, auf wessen Wohl ich trinken will? Ich nicht. Keinesfalls trinke ich auf Alex. Nein, nicht auf Alex. Trinken wir auf Lavinias Tante. Das hättet ihr raten können. Auf Lavinias Tante. So, die nächste Frage ist, was tun wir jetzt? Das ist sehr einfach. Ihr müsst beide mit zu mir kommen. Bedauere, Julia. Ich bin zu müde, auszugehen und gar nicht hungrig. Ich esse ein paar Kekse. Aber du, Celia... Du musst mitkommen, eine Kleinigkeit bei mir essen. Nur eine Kleinigkeit. Danke, Julia, sehr gerne. Darf ich dir nachkommen in etwa 10 Minuten? Ich möchte, bevor ich gehe, Edward noch etwas sagen. Über Lavinia? Schön. Komm rasch nach und nimm ein Taxi. Du siehst wirklich ganz ausgehungert aus. Gute Nacht, Edward. Also, wie hat er dich überredet? Hat er mich überredet? Ich hatte ganz deutlich den Eindruck, er wollte mich überzeugen, es wäre alles zum Besten. Dass Lavinia gegangen ist, dass ich dankbar sein müsste. Und doch war die Wirkung seiner Argumente, dass mir klar wurde, ich wünschte sie zurück. Du wünschst Lavinia zurück? Lavinia? Du hast nur die einzige Sorge, einen Bruch zu vermeiden. Alles unerfreulich. Nein, das ist es nicht. Nicht das allein. Es kann doch nicht nur Eitelkeit sein, dass du glaubst, die Welt könnte über dich lachen, weil deine Frau dich verließ für einen anderen Mann. Das bringe ich bald in Ordnung, Edward, sobald du frei bist. Nein, das ist es nicht. All diese Argumente wollte mir der Mann auch suggerieren, den ich Riley nenne. Aber er heißt nicht Riley. Es ist ein Name aus einem Song, den er sang. Er sang dir einen Song vor über einen Riley? Wirklich, Edward, ich glaube, du bist verrückt. Ich meine, du bist hart vor einem Nervenzusammenbruch, Edward. Wenn ich jetzt gehe, versprichst du mir, zu einem berühmten Arzt zu gehen, von dem ich hörte, er heißt wirklich Riley? Dazu gehört ein größerer als der größte Arzt, um diese Krankheit zu kurieren. Edward, wenn ich jetzt gehe, schwörst du mir, dass dann alles in Ordnung ist? Dass du nicht willst, dass Lavinia zurückkommt und dass zwischen uns alles gut ist? Nur darauf allein kommt es an. Nein, Celia. Es war wirklich wunderschön. Und ich danke dir sehr. Und ich weiß, du bist ein ganz seltener Mensch. Aber es ist zu spät. Und ich hätte wissen sollen, dass es nicht fair war gegen dich. Nicht fair gegen mich? Du stehst da und sprichst von fair gegen mich. Wäre Lavinia nicht gegangen, wäre das nicht zur Sprache gekommen. Was für eine Zukunft hast du dir vorgestellt? Was für eine Zukunft ich mir vorgestellt habe? Ich gab die Zukunft auf, als es mit uns begann. Und dann lebte ich in einer Gegenwart, in der Zeit bedeutungslos war. In unserer eigenen Welt. In der das Wort Glück eine andere Bedeutung hatte. Mir schien es so. Ein Traum, in dem ich bis heute glücklich war. Und dann, als ich merkte, dass Lavinia dich verlassen hatte und du frei sein würdest, da entdeckte ich plötzlich, dass der Traum nicht genügte, dass ich mehr wollte. Und ich wartete, wollte zu dir laufen, dir sagen. Vielleicht war der Traum besser. Er schien die wahre Wirklichkeit. Vielleicht verriet ich selbst während der ganzen Zeit meinen eigenen Traum. Und zu erkennen, ich wollte diese Welt so wie jene, das ist erniedrigend. Du hast keinen Grund, dich erniedrigt zu fühlen. Oh, glaube nicht, dass du mich erniedrigen kannst. Erniedrigung. Das ist etwas, das ich mir selber antat. Die meisten Frauen werden sich wahrscheinlich entwürdigt fühlen, wenn sie merken, dass ein Mann, mit dem sie etwas Herrliches zu teilen glaubten, sie nur zum Zeitvertreib nahm. Ich nahm dich nicht zum Zeitvertreib. Wenn du von Zeitvertreib sprechen willst, wofür nahmst du Peter? Peter? Welchen Peter? Peter Quilp, der heute Abend hier war. Er war in einem Traum und jetzt ist er nur unglücklich und verwirrt. Ich weiß einfach nicht, wovon du sprichst. Es war nie etwas zwischen Peter und mir. Wirklich nicht? Er glaubte doch. Aber das ist lächerlich. Ich gab Peter niemals Ursache anzunehmen, dass ich ihn gern möchte. Ich hielt ihn für begabt. Ich sah, dass er allein war. Ich glaubte, ihm helfen zu können. Ich nahm ihn mit in Konzerte. Aber warum sprechen wir über Peter? Du glaubst, Lavinia fehlt dir. Darauf allein kommt es hier an. Und wenn du jemanden wie sie brauchst, gut, dann bleibe bei ihr. So ist das nicht. Ich liebe Lavinia nicht. Das ist es nicht. Ich glaube nicht, dass ich sie je wirklich geliebt habe. Wenn ich je geliebt habe, und das glaube ich, dann habe ich niemanden anders geliebt als dich. Und vielleicht tue ich es noch immer. Aber so geht das nicht weiter. Es hätte niemals von Dauer sein können. Du solltest einen Mann haben, der mehr in deinem Alter ist. Ich glaube nicht, dass ich dich um Rat anging, Edward. Aber wenn du Lavinia nicht liebst und nie geliebt hast, was willst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Nur eines ist mir einigermaßen klar, dass ich mir erst seit heute Morgen selbst begegnet bin als älterer Mann, der anfängt zu begreifen, was es heißt, sich alt zu fühlen. Das ist der schlimmste Moment, wenn man empfindet, dass man, was einem einst begehrenswert war, nicht mehr begehrt und sich noch nicht begnügt mit dem, was man noch begehren kann. Aber wie kannst du verstehen, was es heißt, sich alt zu fühlen? Aber ich will dich verstehen und ich könnte verstehen. Und bitte, Edward, glaub mir, was immer geschieht, ich werde dich nicht hassen. Nur Mitleid werde ich haben. Die Gefahr, dass ich mich selbst hasse, ist größer. Aber was wird aus deinem Leben? Ich darf nicht daran denken. Oh, Edward, wirst du mit Lavinia glücklich sein können? Nein, nicht glücklich. Aber ich sehe, dass mein Leben von lange her vorbestimmt war. Und dass man sich in dem Ringen, dem zu entkommen, nur etwas vormacht, sich vorspiegelt, das, was ist, wäre nicht oder ließe sich ändern. Dass ich das will, das ist eine schwache Kreatur. Es muss sich am Ende verständigen mit dem hartnäckigen, dem zähen Ich, das stumm ist. Und dass in manchen Menschen vielleicht der Wächter ist. Ich bin nicht sicher, Edward, ob ich dich verstehe. Und doch sehe ich dich so klar wie nie vorher. Ich meine, ich glaube, du bist jetzt du selbst, wie du es nie vorher mit mir warst. Zweimal hast du dich verändert, während ich dich ansah. Ich sah in dein Gesicht und glaubte, dass ich jeden Zug darin kannte und liebte. Und während ich dich ansah, verwelkte es wie eine Mumie, die man auspackt. Ich hörte auf deine Stimme. Und sie wurde zu einer anderen Stimme. Nein, keine Stimme. Was ich hörte, war nur das Zirpen eines Insekts. Dürr, endlos, ausdruckslos, nicht menschlich. Als hättest du die Beine gegeneinander gerieben oder wie es die Heuschrecken sonst machen. Ich suchte und wartete auf dein Herz, dein Blut und sah nur einen Käfer so groß wie ein Mann, der nichts anderes in sich hat als das, was herauskommt, wenn man auf einen Käfer tritt. Vielleicht bin ich einer. Zertritt mich, wenn du magst. Oh nein, ich werde dich nicht zertreten. Das bist ja nicht du. Es ist nur alles, was übrig blieb von dem, wofür ich dich hielt. Der Mann, den ich früher sah, war nur, wie ich jetzt weiß, eine Projektion von etwas, das ich mir wünschte. Nein, nicht wünschte. Etwas, wonach ich strebte. Etwas, nach dessen Existenz ich mich verzweifelt sehnte. Irgendwo muss es das geben, aber wo? Und was ist es? Und ich bitte dich, verzeih mir. Du bittest mich, dir zu verzeihen? Ja. Verfluchtes Telefon. Ich werde mich doch lieber melden. Ja, melde dich lieber. Hallo? Julia, was ist jetzt los? Deine Brille wieder. Wo hast du sie gelassen? Oder müssen wir... Oder muss ich überall suchen? Hast du in deiner Handtasche nachgesehen? Du reißt mir nicht den Kopf ab. Bist du sicher in der Küche? Neben der Champagnerflasche? Bist du ganz sicher? Gut, bleib am Apparat. Ich werde nachsehen. Ja, sieh du nach. Ich werde nie mehr in deine Küche gehen. Diesmal hat sie recht. Sie hat immer recht. Aber warum bringst du die leere Champagnerflasche mit? Sie ist nicht leer. Du trinkst doch noch ein letztes Glas mit mir. Worauf sollen wir trinken? Auf wen sollen wir trinken? Auf die Wächter. Auf die Wächter? Auf die Wächter. Du sprachst doch vorhin von den Wächtern. Ach ja. Vielleicht ist sogar Julia einer der Wächter. Vielleicht ist sie mein Wächter. Gib mir die Brille. Gute Nacht, Edward. Gute Nacht, Celia. Hallo, Julia, bist du noch da? Ja, es tut mir leid, dass ich dich wachen ließ. Aber ich musste überall suchen. Nein, ich hab sie. Ja, sie bringt sie dir mit. Gute Nacht. Ach, guten Abend. Guten Abend, Mr. Chamberlain. Da Sie allein kommen, nehme ich an, dass Sie erfolglos waren. Keineswegs. Ich möchte Sie an Ihren Entschluss erinnern. Fast möchte ich jetzt noch meine Meinung ändern, um Ihnen zu zeigen, dass es mir frei steht. Sie werden Ihre Meinung ändern. Frei sind Sie aber nicht. Ihnen stand die Tür zur Freiheit gestern offen. Sie trafen eine Entscheidung und setzten damit in Ihrem Leben und im Leben anderer Kräfte in Bewegung, die sich nicht aufhalten lassen. Und das ist ein Grund dafür. Ein zweiter, es ist eine ernste Angelegenheit, jemand von den Toten zurückzuholen. Von den Toten? Diese Ausdrucksweise ist ein wenig dramatisch, da meine Frau mich erst gestern verließ. Wir sterben füreinander jeden Tag. Was wir von anderen wissen, ist nur unsere Erinnerung an Momente, in denen wir sie kannten. Und seitdem haben sie sich verändert. Uns sollte stets gegenwärtig sein, dass wir bei jeder Begegnung einen Fremden treffen. So wollen Sie, dass ich meine Frau wie eine Fremde begrüße? Das wird nicht leicht sein. Es ist sehr schwer. Aber vielleicht ist es noch schwerer, so zu tun, als wären Sie einander nicht fremd. Sie können kaum von mir erwarten, dass ich die letzten 5 Jahre auslösche. Ich möchte nicht, dass Sie etwas vergessen. Zu vergessen suchen heißt zu verbergen suchen. Natürlich gibt es Dinge, die ich gern vergessen möchte. Und auch Menschen. Aber Sie dürfen sie nicht vergessen. Sie sollen allen gegenübertreten. Doch ihnen begegnen wie Fremden. Dann wäre ich mir selbst auch ein Fremder. Sogar sich selbst. Und denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie Ihre Frau treffen, keine Fragen stellen und keine Erklärungen geben. Ich habe ihr dasselbe gesagt. Jetzt werde ich gehen. Bringen Sie sie selbst zurück? Nein, ich werde nicht mitkommen. Ich weiß nicht warum. Fast wäre es mir lieber, Sie selber brächten sie. Ich weiß, dass Sie das möchten. Aber aus bestimmten Gründen, über die ich jetzt nichts sagen kann und will, muss ich Sie bitten, zu ihr nicht von mir zu sprechen. Sie wird mich Ihnen gegenüber auch nicht erwähnen. Ich verspreche es. Und jetzt erwarten Sie Ihre Gäste. Gäste? Was für Gäste? Wer immer kommt. Die Fremden. Ich selbst jedoch werde mich vorsichtshalber über die Hintertreppe entfernen. Darf ich Sie etwas fragen? Fragen dürfen Sie. Wer sind Sie? Auch ein Fremder. Celia. Ist Lavinia schon da? Celia, warum kommst du? Ich erwarte Lavinia jeden Augenblick. Du darfst nicht hier sein. Warum bist du gekommen? Weil Lavinia darum bat. Lavinia hat dich darum gebeten? Nur nicht mich direkt. Julia bekam ein Telegramm. Sie möchte kommen und mich mitbringen. Julia wurde aufgehalten und hat mich vorausgeschickt. Wie sonderbar. Und gar nicht wie Lavinia. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Willst du dich nicht setzen? Danke. Mein Gott, worüber sollen wir uns unterhalten? Wir können doch nicht stumm da sitzen. Doch, ich könnte es. Und nur dich ansehen. Oh, verzeih, dass ich lache, Edward. Du siehst aus wie ein kleiner Schulbub, der zum Direktor gerufen wird und nicht ganz sicher ist, wobei man ihn ertappt hat. So sah ich dich noch nie. Das ist wirklich eine drollige Situation. Leider kann ich daran nichts Komisches finden. Ich lache ja nicht wirklich über dich, Edward. Ich sehe dich nur endlich als ein menschliches Wesen. Kannst du mich nicht auch so sehen und darüber lachen? Ach, wenn ich's doch könnte. Wenn ich doch etwas begreifen könnte. Ich tappe völlig im Dunkeln. Da kommt Lavinia. Peter, wo ist Lavinia? Sage mir nur nicht, dass Lavinia dir ein Telegramm geschickt hat. Nein, nein, nicht mir, aber Alex. Sie bat ihn, herzukommen und mich mitzubringen. Er wird gleich hier sein. Celia. Guten Tag, Peter. Ach, Edward. Erinnerst du dich noch an unser gestriges Gespräch? Natürlich. Du hast hoffentlich noch nichts unternommen. Nein, noch gar nichts. Gott sei Dank, ich habe meine Meinung geändert. Vielmehr, mir wurde klar, dass das alles keinen Sinn hat. Ich gehe nach Kalifornien. Du gehst nach Kalifornien? Ja, ich habe einen neuen Job. Und wie ist das gekommen, so über Nacht? Nun, Alex brachte mich mit einem Mann zusammen und wir machten heute Morgen alles ab. Wie schön, Peter, das freut mich riesig für dich. Du wirst mir fehlen. Das ist nett von dir, dass du das sagst, Celia, aber du wirst einen besseren finden, der dich begleitet. Nein, ich reise auch fort. Ach, gehst du ins Ausland? Ich weiß nicht, vielleicht. Ihr reist beide weg? Wer reist weg? Oh, Celia, oh, Peter. Ich hätte nicht gedacht, euch hier zu finden. Und das Telegramm? Ja, das Telegramm. Was für ein Telegramm? Dass du an Julia schicktest. Nein, dass du an Alex schicktest. Ich weiß nicht, was ihr meint. Hast du Telegramme geschickt, Edward? Natürlich habe ich keine Telegramme geschickt. Das ist einer von Julias Scherzen. Worüber sollen wir uns unterhalten? Peter geht nach Amerika. Ja, ich hätte morgen bei dir angerufen und mich, bevor ich abreise, verabschiedet. Und Celia verreist auch? Nach Hollywood natürlich. Wie aufregend für dich, Celia. Nun wirst du endlich Gelegenheit haben, deine Ambitionen zu erfüllen. Fahrt ihr zusammen? Nein, wir fahren nicht zusammen. Celia erzählte uns gerade, dass sie weggeht, aber ich weiß nicht, wohin. Du weißt nicht, wohin? Und weißt du, wohin du selbst gehst? Doch, natürlich. Ich gehe nach Kalifornien. Warum gehst du da nicht auch nach Kalifornien, Celia? Jeder sagt, das Klima sei wunderbar. Wer einmal da ist, möchte nie wieder fort. Lavinia, ich hätte gern gesehen, wir schieden als Freunde. Aber Celia, waren wir nicht immer gute Freunde? Ich hielt dich stets für eine meiner besten Freundinnen, soweit ein Mädchen die Freundin einer Frau sein kann, die so viel älter ist als sie. Lavinia, bitte nicht so. Vielleicht sehen wir uns nicht wieder. Ich möchte nur sagen, wenn du an mich denkst, vergiss nicht. Ich wünsche dir und Edward, dass ihr glücklich seid. Du bist sehr freundlich, aber so geheimnisvoll. Wir werden schon irgendwie miteinander zurechtkommen, so wie bisher. Oh nein, nicht wie bisher. Aber ich fürchte, das alles klingt albern. Da bist du ja, Lavinia. Verzeih, dass ich so spät komme, aber das Telegramm kam so unerwartet. Darf ich fragen, wo das Telegramm herkam, Julia? Aus Essex, natürlich. Wieso aus Essex? Weil du in Essex warst. Weil ich in Essex war? Lavinia ist zurück? Ja, Alex. Willkommen daheim, Lavinia. Als ich dein Telegramm bekam... Woher? Dedham. Dedham liegt in Essex. Es kam also aus Dedham. Ach, das ist alles köstlich geheimnisvoll. Was für ein Geheimnis denn? Alex, sei nicht so neugierig. Lavinia kann uns, glaube ich, gar nicht brauchen. Man sieht ja, dass sie ganz erschöpft ist von der Aufregung um ihre Tante, die sich glücklicherweise vollkommen erholt hat, Alex. Sie wird auch hungrig sein. Oh, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Nein, Alex, wir müssen die beiden allein lassen. Wir werden heute bei mir eine Cocktailparty machen. Peter, hol ein Taxi. Ja. Ich gehe gleich. Leb wohl, Lavinia. Leb wohl, Celia. Leb wohl, Edward. Leb wohl, Celia. Und Alex. Ich glaube, wir beide sollten jetzt auch gehen. Hast du auch wirklich nichts vergessen, Julia? Etwas vergessen? Ach, du meinst meine Brille. Nein, hier ist sie. Außerdem hätte es keinen Zweck. Ich komme heute Abend bestimmt nicht wieder. Warte, du musst mir erst das Telegramm erklären. Das Telegramm erklären? Was meinst du, Alex? Glaubst du, wir könnten irgendetwas erklären? Ich glaube nicht, Julia. Das muss sie selbst herausfinden. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie recht du hast. Nun, meine Lieben, wir sehen uns sehr bald wieder. Wann werden wir dich sehen? Sagte ich, käme zu euch. Lebt wohl. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich habe ein Taxi besorgt, Julia. Herrlich. Lebt wohl. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich muss sagen, du scheinst dich nicht sehr zu freuen, dass ich da bin. Ich kann nicht sagen, dass ich bis jetzt Gelegenheit gehabt hätte zu irgendetwas. Natürlich bin ich froh, dass du da bist. Es war albern von mir, das zu sagen. Wie ein Backfisch, wie Celia. Ich weiß nicht, warum ich es sagte. Also, da bin ich. Ich habe keine Fragen zu stellen. Und ich weiß, dass ich keine Erklärungen zu geben habe. Und auch ich habe keine Erklärungen zu geben. Und auch ich habe keine Fragen zu stellen. Doch warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht warum. Also, worüber sollen wir uns unterhalten? Ach, Edward, seit ich fort war, weiß ich, dass ich dich viel zu ernst genommen habe. Und jetzt erst sehe ich, wie komisch du bist. Oh, das ist ein sehr ernstes Ergebnis, zu dem du in 32 Stunden gekommen bist. Ja. Eine sehr wichtige Entdeckung, dass ich 5 Jahre meines Lebens verbrachte mit einem Mann, der keinen Sinn für Humor hat. Und dass die Wirkung auf mich war, dass ich selbst jeden Sinn für Humor verlor. Und das, weil ich dir in allem nachgab. Ich habe nicht bemerkt, dass du mir in etwas nachgabst. Mir schien das ganz anders. Da wir davon sprechen, ich dachte, dass ich es war, der dir nachgab. Ich weiß, was du mit mir nachgeben meinst. Du meinst, du hast mir alle praktischen Entschlüsse überlassen, statt sie selbst zu fassen. Ich weiß noch, als wir für unsere Hochzeitsreise Pläne machten, war es für mich unmöglich, aus dir herauszukriegen, wohin du wolltest. Ich wollte, dass du es bestimmen solltest. Aber wie konnte ich sagen, wohin ich gern wollte, wenn du nicht erst irgendeinen Ort vorschlugst? Und ich weiß noch, dass ich am Ende in meiner Verzweiflung gesagt habe, vielleicht gehst du ebenso gern nach Peacehaven. Und du sagtest, ich habe nichts dagegen. Ja, natürlich hatte ich nichts dagegen. Das sollte ein Kompliment sein. Das sollte ein Kompliment sein. Du hieltest dich für selbstlos, aber es war nur Passivität. Du wolltest nur unterstützt, ermutigt werden. Ermutigt? Wozu? Etwas von dir zu halten. Du weißt, dass ich dich anspornte, deinen Beruf ernst zu nehmen. Du nörgeltest, weil ich nicht genug zu tun hatte und sagtest, ich müsste mehr unter Leute kommen. Als dann aber die Aufträge anfingen zu kommen, und zwar nicht durch einen deiner Freunde vermittelt, da fandest du es plötzlich lästig, dass ich stets zu beschäftigt oder zu erschöpft war, um dir gesellschaftlich von Nutzen zu sein. Ich beklagte mich nie. Nein, und es war zum Aus der Haut fahren, wie du dich nie beklagt hast. Da warst du's, der klagte. Außer Anwälten und Klienten niemand mehr zu sehen. Es mag sein, dass ich nicht wusste, was für ein Leben ich wollte. Das Leben, das du für mich wähltest, war es aber nicht. Warum nur fühlte ich mich vor dir stets so winzig? Du wolltest einen Mann, der erfolgreich sein musste. Du wolltest meine Karriere, sollte für deinen Salon den Rückhalt abgeben. Schön, ich habe getan, was ich konnte. Aber sei gewiss, in Zukunft werde ich mich ganz anders verhalten. Bravo, Edward. Das ist erstaunlich. Wer hat dir beigebracht, derart zu replizieren? Man kommt an einen Punkt, wo jede Empfindung aufhört. Und dann sagt man, was man denkt. Das ist etwas ganz Neues, zu entdecken, dass du eine eigene Meinung hast. Jedenfalls, ich bin bereit, dich zu nehmen, wie du bist. Heißt das, du bist bereit, mich zu nehmen, wie ich bin, oder wie du denkst, dass ich wäre? Und wie denkst du, bin ich? Oh, wie du immer warst. Ich selbst bin ein anderer Mensch geworden, den du kennenlernen musst. Das ist sehr interessant. Aber ist dir noch nicht die Möglichkeit eingefallen? Auch ich könnte mich verändert haben. Oh, Edward, als kleiner Junge hast du dich sicher stets messen lassen, wie viel du seit den letzten Ferien gewachsen warst. Du warst immer sehr stark mit dir beschäftigt. Und wenn die anderen wuchsen, dann wolltest du auch wachsen. Inwiefern also hast du dich verändert? Wie man sich ändert, wenn man sich selbst mit den Augen der anderen sieht. Das muss sehr erschütternd für dich gewesen sein. Aber mach dir nichts draus. Du wirst bald darüber hinwegkommen und eine andere kleine Rolle für dich finden, mit einer anderen Maske, um die Welt zu täuschen. Schon immer hat mich an dir die Sicherheit am meisten in Wut gebracht, mit der du überzeugt bist, dass du mich besser verstehst als ich mich selber. Und immer schon hat mich an dir die Gelassenheit am meisten in Wut gebracht, mit der du annimmst, es wäre nicht der Mühe wert, mich zu verstehen. Da haben wir es also wieder. Wir sind wieder in der Falle. Mit einem einzigen Unterschied vielleicht. Wir kämpfen wenigstens, statt dass sich jeder zurückzieht in seine Ecke des Käfigs. Ich habe mich oft gefragt, warum du mich geheiratet hast. Nun, du warst eigentlich ganz attraktiv, weißt du. Und du hörtest nicht auf zu sagen, dass du mich liebtest. Ich glaube, du versuchtest, dich selbst dazu zu überreden. Ich fühlte mich immer am Anfang von einem wunderbaren Erlebnis. Und dann kam es nie. Ich frage mich jetzt, wie du glauben konntest, du liebtest mich. Alle sagten mir, dass ich dich liebe. Und auch, wie gut wir zueinander passten. Schade, dass du keine eigene Meinung hattest. Ach, Edward, wie gern wäre ich gut zu dir, oder wenn das möglich ist, wenigstens abscheulich. Alles nur nicht nichts. Aber das scheinst du zu wollen. Und du tust mir leid. Sag nicht, dass ich dir leid tue. Ich habe genug davon, anderen leid zu tun. Ja, weil du ihnen nie so leid tun kannst wie dir selbst. Und das ist schwer zu ertragen. Ich glaubte, es wäre ein Ausweg für dich, wenn ich wegginge. Ich glaubte, wenn ich dich dir nur immer ein Phantom war, für dich tot wäre, fändest du vielleicht den Weg in eine Zeit zurück, in der du wirklich da warst. Denn du musst wirklich gewesen sein. Irgendwann. Vielleicht, ehe du mich kanntest. Vielleicht nur, als du ein Kind warst. Ich will nicht, dass du dich für mich verantwortlich fühlst. Das ist nur eine andere Art von Verachtung. Und ich will auch nicht, dass du mich über mich selbst aufklärst. Du machst kompliziert, was in Wahrheit sehr einfach ist. Aber in einem Punkt sehe ich klar, wir dürfen nicht in das Leben zurückfallen, wie wir es bis gestern Morgen führten. Da war eine Tür. Und ich konnte sie nicht öffnen. Warum konnte ich mein Gefängnis nicht verlassen? Was ist die Hölle? Die Hölle ist man selbst. Allein. Die anderen Gestalten darin sind nur Projektionen. Da ist nichts, wovor und nichts, wohin man fliehen könnte. Man ist immer allein. Edward, wovon redest du denn? Sprichst du zu dir selbst? Bringst du es nicht einen Augenblick über dich an mich zu denken? Erst gestern geschah die Verdammung. Und jetzt muss ich in ihr leben. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Immer und immer. Ich glaube, du stehst nah vor einem Nervenzusammenbruch. Sag das nicht. Ich muss es sagen. Ich kenne einen Arzt, der dir vielleicht helfen könnte. Wenn ich zu einem Arzt gehe, werde ich ihn mir selber wählen. Und keinen nehmen, den du wähltest. Ich brauche keinen Arzt. Ich bin einfach in der Hölle, wo es keine Ärzte gibt. Man kann praktisch sein, sogar in der Hölle. Und du weißt, dass ich viel praktischer bin als du. Ich weiß nun allmählich, was du unter praktisch verstehst. Praktisch. Ich kann mich erinnern, auf unserer Hochzeitsreise hast du immer alles in Seidenpapier eingewickelt und musstest immer wieder alles auswickeln, wenn du etwas suchtest. Und ich konnte dir nie beibringen, den Deckel auf die Zahnpastentube zu tun. Also gut, ich will dich keineswegs drängen. Du bist viel zu zwiespältig, um zu wissen, was du willst. Aber in deinem Zwiespalt wirst du einen Kompromiss suchen. Und das wird wieder einer von den Alten sein. Du verstehst mich nicht. Habe ich dir nicht klar gemacht, dass ich in Zukunft ein anderer sein werde? Wirklich? Und hat die Veränderung nichts damit zu tun, dass Celia nach Kalifornien geht? Celia? Geht nach Kalifornien? Ja, mit Peter. Wirklich, Edward, wenn du wie ein normaler Mensch fühltest, würdest du jetzt laut herauslachen, aber du tust es nicht. Oh Gott, könnte ich doch zurück und es wäre gestern, bevor ich meinte, ich hätte einen Entschluss gefasst. Was für ein Teufel ließ die Tür angelehnt, um diese Zweifel einzulassen. Und dann kommst du zurück. Du, der Engel der Zerstörung, genau wie ich es voraussah. Im Augenblick, wo du etwas berührst, liegt alles in Trümmern. Oh Gott, was habe ich getan? Die Kobra, der Polyp. Muss ich am Ende doch das werden, wozu du mich machen willst? Nun, Edward, da ich dich nicht zum Lachen bringen kann und dich nicht überreden kann, einen Arzt aufzusuchen, gibt es nichts, was ich im Augenblick tun könnte. Ich werde mich in der Küche umsehen. Ich weiß, dass Eier da sind, aber zum Dinner müssen wir ausgehen. Übrigens, mein Gepäck steht unten in der Halle. Würdest du den Portier bitten, es mir heraufzubringen? Zu den drei Besuchern heute Vormittag, Miss Perivé. Ich möchte meine Instruktionen noch einmal wiederholen. Sie verstehen nicht wahr, dass es sehr wichtig ist, jedes Zusammentreffen zu vermeiden. Sie ordneten an, Sir Henry, der erste Besuch um 11 Uhr. Er ist in das kleine Wartezimmer zu führen. Sie wollen ihn sofort empfangen. Ich werde ihn sofort empfangen. Und der zweite? Der zweite wird in das andere Zimmer geführt. So wie gewöhnlich. Sie kommt um 11:45, aber vielleicht lassen Sie sie warten. Oder Sie mich. Doch ich denke, sie wird pünktlich sein. Ich melde sie telefonisch, sobald sie ankommt. Ich lasse sie warten, bis sie dreimal läuten. Und der dritte Patient? Der dritte Patient wird in das kleine Zimmer geführt und ich brauche nicht zu melden, wenn sie gekommen ist. Dann, wenn sie klingeln, führe ich die anderen hinaus. Und erst, wenn diese das Haus verlassen haben... In Ordnung, Miss Barraway. Das ist im Augenblick alles. Mr. Gibbs ist da, Sir Henry. Bitten Sie ihn sofort herein. Für wann ist Edward Chamberlain bestellt? Für 11 Uhr, Alex. Sag mir, hast du Schwierigkeiten gehabt, ihn zu überzeugen, dass ich der richtige Mann bin für seinen Fall? Schwierigkeiten? Nein. Er war nur ungeduldig, 4 Tage auf die Konsultation warten zu müssen. Die Verzögerung der Konsultation war notwendig, um seinen Widerstand zu schwächen. Aber ich meinte, traut er deinem Urteil? Ja, unbedingt. Er hält mich gewiss nicht für besonders intelligent, aber er glaubt, dass ich gut Bescheid weiß. Ein Mensch, der den besten Arzt so gut kennt wie den besten Kaufladen. Übrigens wäre er bereit, jeden Arzt zu konsultieren. Auf jede Empfehlung. Außer von seiner Frau. Ich hatte ihr bereits eingeschärft, ihm gegenüber meinen Namen nicht zu erwähnen. Mit deiner gewohnten Voraussicht. Nun, er ist ganz stolz, weil er glaubt, ihr zuvorgekommen zu sein. Und wenn du ihn in ein Sanatorium schickst, wo sie nicht zu ihm kann, dann, glaubt er, wird sie ganz bußfertig sein. Er genießt sein Leiden. Das Leiden bietet ihm einen doppelten Vorteil. Sich selbst zu entfliehen und die Oberhand über seine Frau zu gewinnen. Nicht ihr zu entkommen? Er will ja gar nicht entkommen. Er wohnt jetzt in seinem Club? Ja, von dort schrieb er. Hallo? Ja. Führen Sie ihn herauf. Das wird ein lebhafter Vormittag. Ich werde die Hintertreppe benutzen und wiederkommen, wenn Sie fort sind. Mr. Edward Chamberlain. Sir Henry Harcourt Wiley. Guten Morgen, Mr. Chamberlain. Bitte nehmen Sie Platz. Nur einen Augenblick noch. Nun, Mr. Chamberlain? Bevor ich hier eintrat, kam mir der Gedanke, Sie könnten es sein. Ich glaube, es ist besser, ich gehe gleich wieder. Nein, aber bitte setzen Sie sich, Mr. Chamberlain. Sie werden nicht gehen. Da können Sie sich ebenso gut setzen. Sie wollten etwas fragen. Als Sie zu mir in die Wohnung kamen, waren Sie da von meiner Frau als Gast geladen worden, wie ich annahm, oder hatte sie Sie geschickt? Ich kann nicht sagen, dass ich eingeladen war. Und Mrs. Chamberlain wusste nicht, dass ich kommen würde. Aber Sie kannten meine Frau? Oh ja, ich kannte sie. Sie wussten, bevor ich Ihnen etwas erzählt hatte, was geschehen war? Alles zu seiner Zeit. Erzählen Sie mir zunächst von Ihren Beschwerden, für die Sie meinen ärztlichen Rat wünschen. Es steht mir nicht zu, Ihnen Vorwürfe zu machen, weil Sie meine Frau zurückbrachten. Sie schienen mich überzeugen zu wollen, dass ich besser dran sei ohne Sie. Aber haben Sie nicht bemerkt, dass ich nicht in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen? Wenn ich Ihre Frau nicht zurückgebracht hätte, Mr. Chamberlain, glauben Sie, die Dinge würden besser stehen? Jetzt? Ich weiß es wirklich nicht. Sie könnten kaum schlechter stehen. Sie könnten viel schlechter stehen. Sie hätten durch Ihre Unschlüssigkeit 3 Leben ruinieren können. Jetzt sind es nur 2, die Sie immer noch retten können, vor dem Ruin. Sie reden, als wäre ich fähig zu handeln. Wenn ich es wäre, brauchte ich weder Sie noch irgendwen zu konsultieren. Ich bin als Patient gekommen. Wenn Sie meinen Fall nicht interessiert, kann ich anderswo hingehen. Sie haben Grund anzunehmen, dass Sie wirklich krank sind. Ich hätte gedacht, ein Arzt würde das selber sehen. 2 Menschen rieten mir kürzlich mit fast den gleichen Worten, ich müsste zu einem Arzt gehen. Sie sagten auch mit fast den gleichen Worten, ich sei nah an einem Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch ist ein Wort, das ich nie gebrauche. Es kann fast alles bedeuten. Und seitdem habe ich gesehen, dass ich ein ganz ungewöhnlicher Fall bin. Jeder Fall ist einzig und doch anderen ähnlich. Gibt es ein Sanatorium, in das Sie Patienten schicken wie mich, unter Ihrer persönlichen Beobachtung? Sie sind sehr ungeduldig, Mr. Chamberlain. Es gibt verschiedene Arten von Sanatorien für verschiedene Arten von Patienten, aber es gibt auch Patienten, für die ein Sanatorium der ungeeignetste Aufenthalt ist. Erst müssen wir herausfinden, was los ist mit Ihnen, und dann können wir entscheiden, was zu tun ist mit Ihnen. Ich zweifle, dass Sie jemals einen Fall wie meinen hatten. Ich habe aufgehört, an meine eigene Persönlichkeit zu glauben. Oh Gott, ja, das ist ernsthaft. Ja. Eine ganz alltägliche Krankheit. Wirklich. Sehr verbreitet. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit. Ich fange immer bei der gegenwärtigen Situation an und gehe dann so weit zurück, wie ich es für nötig halte. Sehen Sie, Ihre Kindheitserinnerungen würden, das heißt in Ihrer jetzigen Geistesverfassung, größtenteils erfunden sein. Und erst Ihre Träume. Sie würden erstaunliche Träume vorbringen, mir zu gefallen. Der momentane Reiz, sich interessant zu fühlen, würde nur Ihre Eitelkeit noch unterstützen. Aber ich bin doch besessen von dem Gedanken meiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Ganz recht. Und ich könnte Sie dazu bringen, sich wichtig zu fühlen. Und Sie würden das für eine wunderbare Heilung halten. Und Sie würden fortfahren, so viel Unheil anzurichten, wie in Ihrer Macht liegt, bis Sie zu Fall kämen. Das meiste Unheil, das in dieser Welt geschieht, wird von Menschen angerichtet, die sich wichtig vorkommen. Sie wollen niemandem wehtun, aber Sie merken gar nicht, dass Sie es tun, weil Sie in Anspruch genommen sind, von der ständigen Anstrengung, gut von sich selbst zu denken. Wenn ich so einer bin, muss ich sehr viel Unheil angerichtet haben. Oh, lange nicht so viel, als Sie glauben möchten. Sagen wir, nur innerhalb Ihres bescheidenen Rahmens. Versuchen Sie mir zu erklären, was geschehen ist, seit ich Sie verließ. Ich weiß jetzt, warum ich wollte, dass meine Frau zurückkam. Weil sie mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Als ich dachte, sie hätte mich verlassen, löste ich mich auf. Ich hörte auf zu existieren. Dahin hat sie mich gebracht. Ich kann nicht mit ihr leben, das ist jetzt unerträglich. Ich kann nicht ohne sie leben, weil sie mich unfähig gemacht hat, irgendeine eigene Existenz zu haben. Das hat sie aus mir gemacht in 5 Ehejahren. Ich muss allein sein. Und darum möchte ich, sie schickten mich in ihr Sanatorium. Könnte ich dort allein sein? Ja. Ja. Dort könnten Sie allein sein. Aha. Und werden Sie mich jetzt in Ihr Sanatorium schicken? Sie haben mir sonst nichts zu sagen? Was soll ich Ihnen noch erzählen? Sie wollten von meinem früheren Leben nichts hören. Nein, von Ihrem früheren Leben möchte ich nichts hören. Ist es weit von hier? Eine weite Reise sozusagen. Mhm. Aber bevor ich einen Patienten wie Sie behandle, muss ich noch sehr viel mehr über ihn wissen, als der Patient mir selbst meistens sagen kann. Und dann kommt es oft vor, dass meine Patienten nur Teile in einer Gesamtsituation sind, die ich erforschen muss. Der einzelne Patient, der nur für sich krank ist, ist fast eine Ausnahme. Ich hatte kürzlich einen anderen Patienten, dessen Situation ist fast dieselbe wie Ihre. Sie müssen sich eine etwas ungewöhnliche Prozedur gefallen lassen. Ich habe vor, Sie dem anderen Patienten gegenüberzustellen. Was meinen Sie? Wer ist dieser andere Patient? Ich finde das ein höchst ungebräuchliches Verhalten. Ich will nicht, dass mein Fall vor einem anderen Kranken besprochen wird. Im Gegenteil. Das ist die einzige Möglichkeit, um ihn zu besprechen. Sie haben mir nichts gesagt. Sie hatten dazu Gelegenheit, redeten aber genug, um mir klarzumachen, dass Sie Ihren Fall vor mir sozusagen auffrisiert haben. Mir steht doch noch frei zu gehen. Und ich beabsichtige, das zu tun. Ich bin entschlossen. Ich werde in ein Hotel ziehen. Sie sind doch zu mir gekommen, Mr. Chamberlain, gerade weil Sie nicht frei sind. Es steht bei mir, Sie Ihnen zu geben, Ihre Freiheit. Das ist meine Sache. Aber da ist der andere Patient. Lavinia! Aber Sir Henry, ich sagte, ich würde kommen, um über meinen Mann zu sprechen. Ich sagte nicht, ich wäre bereit, ihn zu treffen. Und ich war nicht darauf gefasst, dich zu treffen, Lavinia. Ich finde das einen recht ehrlosen Trick. Ehrlichkeit geht vor Ehre, Mr. Chamberlain. Bitte nehmen Sie beide Platz. Mrs. Chamberlain, Ihr Gatte möchte in ein Sanatorium gehen und das ist eine Frage, die Sie natürlich auch angeht. Ich gehe nicht in ein Sanatorium, ich gehe in ein Hotel. Und ich bitte dich, Lavinia, sei so gut und schicke mir einige Sachen nach. Oh, in welches Hotel? Ich weiß nicht. Das heißt, das geht dich nichts an. In diesem Fall, Edward, glaube ich, gehen mich deine Sachen auch nichts an. Ich vermute, Sie werden ihn in das gleiche Sanatorium schicken, in das Sie mich schickten. Schön. Er braucht es nötiger als ich. Ich bin froh, dass Sie es nun auch von der Seite sehen. Wenigstens für den Moment. Aber Mrs. Chamberlain, Sie waren noch nie in meinem Sanatorium. Was wollen Sie damit sagen? Ich bat darum und Sie brachten mich hin. Wenn das kein Sanatorium war, was war es dann? Eine Art Hotel. Eine Zuflucht für Menschen, die glauben, dass sie Erholung brauchen vom Alltagsleben. Sie kehrten erfrischt zurück. Und wenn Sie es für ein Sanatorium hielten, ist das Grund genug, Sie nicht in eins zu schicken. Menschen, die meine Art Sanatorium nötig haben, sind nicht so leicht zu täuschen. Sind Sie ein Teufel oder nur ein verrückter Witzbold? Ich neige zu der zweiten Erklärung, ohne die Qualifikation verrückt. Warum solltest du in ein Sanatorium gehen? Ich habe noch niemals in meinem Leben jemanden getroffen mit weniger seelischen Komplikationen als dich. Du bist stärker als ein Schlachtschiff. Das trieb mich doch zum Wahnsinn. Ich bin's, der ein Sanatorium braucht, aber ich gehe in keins. Sie haben recht, Mr. Chamberlain. Sie sind kein Fall für mein Sanatorium. Sie sind viel zu krank. Viel zu krank? Dann will ich gehen und in einem Vorstadt-Boardinghaus krank sein. Das würde dir nicht behagen, Edward. Aber ich kenne ein Hotel in New Forest. Das sieht dir ähnlich, Lavinia. Du weißt immer alles noch besser. Doch nur, weil ich praktischer veranlagt bin als du, Edward, das weißt du doch. Darf ich diese interessante Diskussion unterbrechen? Ich sage, Sie sind beide zu krank. Verschiedene Symptome sind es, die zusammen und in auffälligem Grad auftreten müssen, damit ein Patient für mein Sanatorium qualifiziert ist. Und eines davon ist eine aufrichtige Gesinnung. Das ist eine der Ursachen Ihrer Leiden. Niemand kann sagen, mein Mann wäre aufrichtig. Und ich könnte das aufrichtig gesagt nicht von dir behaupten, Lavinia. Ich gratuliere Ihnen beiden zu Ihrem Scharfblick. Ihr liebevolles Verständnis füreinander wird Ihnen ermöglichen, was ich jetzt sage, zu würdigen. Beide versuchten Sie, mir Ihre eigene Diagnose aufzudrängen und die Behandlung selbst zu bestimmen. Wenn Sie sich aber in Hände wie meine begeben, dann liefern Sie weit mehr aus, als Sie glauben. Das kommt heraus bei Ihrem Versuch, mich zu belügen. Ich bin nicht hergekommen, mich beleidigen zu lassen. Hier, wo Sie sind, hat das Wort Beleidigung keine Bedeutung. Damit müssen Sie sich abfinden. Alles, was Sie mir erzählten, Sie beide, war gewiss wahr. Sie beschrieben Ihre Gefühle oder einige davon. Die wichtigsten Fakten übergingen Sie. Zuerst zu Ihrem Mann. Sie waren unaufrichtig zu mir, als Sie mir Ihre Beziehung zu Miss Cobblestone verschwiegen. Das ist unerhört. Meine Frau wusste nichts davon. Wirklich, Edward. Selbst wenn ich blind gewesen wäre, gab es Menschen genug, es mich wissen zu lassen. Als ob es noch jemanden gab, der es nicht wusste. Es gab tatsächlich einen. Sie aber, Mrs. Chamberlain, suchten mir vorzumachen, diese Entdeckung wäre es gewesen, die Ihren sogenannten Nervenzusammenbruch herbeiführte. Aber das ist wahr. Ich war völlig gebrochen, wenn ich mich jetzt auch etwas erholt habe. Gewiss waren Sie völlig gebrochen. Und sicher haben Sie sich einigermaßen erholt. Aber Sie erwähnten nicht, dass der Grund Ihres Kummers der Treubruch Ihres Liebhabers war, der sich plötzlich zum ersten Mal im Leben in jemand verliebte, in jemand, auf den Sie mit Grund eifersüchtig waren. Tatsächlich, Lavinia. Anscheinend warst du im Verheimlichen doch erfolgreicher als ich. Nun bin ich neugierig, wer es gewesen sein kann. Nun, sagen Sie es ihm, wenn Sie wollen. Ein junger Mann namens Peter. Peter? Was für ein Peter? Mr. Peter Quilp war ein häufiger Gast. Peter Quilp? Und er sprach mit mir vertraulich über Celia. Etwas derartig Groteskes habe ich noch niemals gehört. Das ist der beste Witz, der je passiert ist. Ich wusste nicht, dass du so viel Sinn für Humor hast, Edward. Das ist das erste hoffnungsvolle Symptom. Woher wissen Sie das alles? Ich habe meine eigene Methode, Auskunft über meine Patienten einzuholen. Verlangen Sie nicht, dass ich sie verrate. Das gehört zu meiner Berufsetikette. Ich habe nicht viel gemerkt von Berufsetikette in Ihrem Benehmen heute. Gut pariert. Ich möchte aber doch feststellen, dass in meinen Enthüllungen über jeden von Ihnen und voreinander nichts von allem gewesen ist, was Sie mir anvertrauten. Die Informationen, die ich zwischen Ihnen austauschte, stammen alle von Außenstehenden. Mrs. Chamberlain, als Sie zu mir kamen vor 2 Monaten, genügten mir Ihre Erklärungen nicht für die deutlichen Symptome einer Gemütsverwirrung. Und deshalb holte ich Erkundigungen ein. Vor 2 Monaten schon fing dein Zusammenbruch an. Und ich merkte nichts davon. Du merkst überhaupt nichts. Du hast mich nie bemerkt. Jetzt möchte ich Ihnen beiden klar machen, wie viel Sie gemeinsam haben. Wirklich, ich finde, dass Sie ganz außergewöhnlich gut zueinander passen. Mr. Chamberlain, als Sie glaubten, Ihre Frau hätte Sie verlassen, entdeckten Sie zu Ihrem Erstaunen und Entsetzen, dass Sie Miss Copplestone gar nicht wirklich liebten. Mein Mann hat nie jemanden geliebt. Und nicht bereit waren, auch nur das kleinste Opfer für Sie zu bringen. Das verletzte Ihre Eitelkeit. Sie hielten sich gern für einen leidenschaftlichen Liebhaber. Dann sahen Sie ein, wie Ihre Frau richtig bemerkte, dass Sie noch nie jemanden wirklich geliebt haben. Das ließ Sie argwöhnen, Sie wären nicht imstande zu lieben. Für einen bestimmten Typ Männer ist der Verdacht, Sie wären nicht imstande zu lieben, so beunruhigend für Ihre Selbstachtung, wie für gröbere Männer die Furcht vor Impotenz. Du bist wirklich kaltherzig, Edward. Das sagen Sie, Mrs. Chamberlain. Und nun wollen wir das Problem auf Ihrer Seite ansehen. Als Sie entdeckten, dass Ihr junger Freund, obwohl Sie im Grunde Ihres Herzens wussten, dass er Sie nicht liebte, und Sie sich immer gedemütigt fühlten von dem Bewusstsein, dass Sie ihn in dieses Verhältnis gezwungen hatten, als Sie, wie ich sagte, entdeckten, dass Ihr junger Freund sich tatsächlich in Miss Copplestone verliebt hatte, als Sie der Tatsache gegenüberstanden, dass seine Gefühle für Celia verschieden waren von denen, die Sie in ihm weckten, war das ein Schock. Sie wollten geliebt werden und mussten nun einsehen, dass niemand sie je geliebt hatte. Da fingen sie an zu fürchten, dass niemand sie lieben könne. Du fängst an, mir wirklich leid zu tun, Lavinia. Du bist tatsächlich exzeptionell wenig liebenswert. Und ich wusste nie recht, warum. Ich hielt es für meinen Fehler. Und nun hoffe ich, erkennen Sie langsam, wie viel Sie gemeinsam haben. Das Gleiche ausgeschlossen sein. Ein Mann, der sieht, dass er nicht imstande ist zu lieben, und eine Frau, die sieht, dass kein Mann sie lieben kann. Mir kommt es so vor, als hätten wir gerade genug gemeinsam, uns gegenseitig zu verabscheuen. Sehen Sie es lieber als Band an, das Sie verbindet. Ist das möglich? Was sollen wir tun, wenn wir weder zurück noch vorwärts können? Edward, was sollen wir tun? Sie haben Ihre Frage selbst beantwortet. Wenn Sie auch die Bedeutung dessen, was Sie sagten, nicht verstehen. Wir müssen aus einer schlimmen Lage das Beste machen, Lavinia. Das ist gemeint. Wenn Sie, Mr. Chamberlain, finden, das Beste in einer schlimmen Lage sei alles, was unser einer daraus macht. Die Heilige natürlich ausgenommen. Jene, die in das Sanatorium gehen. Dann werden Sie diese Redensart vergessen. Und im Vergessen werden sich die Umstände ändern. Edward, da ist doch das Hotel in New Forest, falls du dorthin möchtest. Ich könnte dich hinbringen und dich dort lassen, wenn du allein sein willst. Aber ich kann jetzt nicht fort. Ich habe einen Termin am nächsten Montag. So bleibst du in deinem Club? Nein, man lässt mich nicht. Ich muss morgen ausziehen. Aber woher weißt du, dass ich im Club wohne? Aber Edward, etwas Verantwortungsgefühl habe ich doch auch. Ich wollte gerade ein paar Hemden für dich dort abgeben. Mir scheint, ich könnte ebenso gut nach Hause gehen. Dann können wir sparen und zusammen ein Taxi nehmen. Hast du ihn noch irgendetwas zu fragen, bevor wir gehen? Ja, doch. Aber es ist schwer zu sagen. Ich möchte aber, dass du sagst. Jedenfalls ist da noch etwas, wonach du fragen solltest. Es betrifft die Zukunft von den anderen. Ich möchte nicht auf Trümmern von anderen aufbauen. Das ist es. Ihre Aufgabe ist nicht, Ihr Gewissen zu reinigen, sondern zu lernen, die Last auf Ihrem Gewissen zu tragen. Mit der Zukunft der anderen haben Sie nichts zu tun. Haben Sie uns noch etwas zu sagen, Sir Henry? Nein, nicht als Arzt. Meine Sekretärin wird Ihnen meine Liquidation schicken. Geht hin in Frieden. Und schaffet, dass ihr selig werdet. Mit Eifer. Ja? Ja, komm mal rein, Julia. Sie Sie wartet unten. Ich weiß es, Julia. Ich brachte sie selbst her. So, du hast ja doch nicht gesagt, dass du mich vorher sprichst. Natürlich nicht. Ich setzte sie an der Tür ab, fuhr mit dem Taxi weiter um die Ecke, wartete einen Moment und schlüpfte durch die Hintertür herein. Kamen sie widerwillig? Oh nein, nicht widerwillig. Nur schüchtern. Sie kann nicht glauben, dass du sie ernst nehmen wirst. Das ist nicht ungewöhnlich. Oder dass sie es verdient, ernst genommen zu werden. Das ist höchst ungewöhnlich. Henry, komm, steh auf. So müde kannst du nicht sein. Ich werde nebenan warten und wiederkommen, wenn sie fort ist. Ja, wenn sie fort ist. Wird Alex kommen? Ja, er wird kommen. Miss Copplestone. Miss Celia Copplestone? Wollen Sie sich nicht setzen? Sie sind mit Mrs. Shuttlethwaite befreundet, nicht wahr? Ja, es war Julia, Mrs. Shuttlethwaite, die mir riet, zu Ihnen zu gehen. Aber ich traf Sie schon irgendwo, nicht wahr? Ach, natürlich, aber ich wusste nicht... Da ist auch nichts zu wissen. Ich war auf Bitten von Mrs. Shuttlethwaite dort. Das macht es nur noch verwickelter. Aber ich möchte Ihre Zeit nicht verschwenden. Wahrscheinlich sieht man es den meisten an, wenn sie zu Ihnen kommen, dass Sie krank sind. Und Sie können brauchbare Gründe angeben, warum Sie zu Ihnen kommen. Das kann ich nicht. Ich komme einfach aus Verzweiflung. Und ich werde nicht gekränkt sein, wenn Sie mir sagen, dass ich wieder gehen soll. Miss Copplestone, meine Patienten fangen meistens damit an, dass sie mir genau erzählen, was ihnen fehlt und was ich dagegen tun soll. Sie sind ganz sicher, dass sie einen Nervenzusammenbruch haben. So nennen sie es. Und gewöhnlich glauben sie, dass ein anderer daran schuld ist. Ich weiß wenigstens, dass niemand schuld ist, außer mir. Und danach versuche ich ihnen zu zeigen, dass sie sich irren in der Natur ihrer Krankheit. Und bringe sie zur Einsicht, dass sie nicht so interessant ist, wie sie sich einbilden. Wenn ich so weit gekommen bin, kann ich erst etwas tun. Nun, ich kann nicht behaupten, dass mein Leiden interessant ist. Ich höre keine Stimmen und habe keine Wahnvorstellungen. Es sei denn, die Welt, in der ich lebe, wäre nur ein Wahn. Aber sollte ich Ihnen nicht zuerst die Umstände erklären? Ich vergaß ganz, dass Sie nichts über mich wissen. Versuchen Sie zunächst, Ihren jetzigen Zustand zu schildern. Also, da sind zwei Dinge, die ich nicht verstehen kann. Sie werden sie vielleicht als Symptome ansehen. Aber vorweg muss ich sagen, ich möchte wirklich gerne glauben, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Denn wenn es nicht so ist, ist etwas nicht in Ordnung mit der Welt selbst. Und das ist noch viel furchtbarer. Das wäre schrecklich. So möchte ich lieber glauben, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist, das ich richten ließe. Sie sprachen von zwei Dingen. Was ist das erste? Das Bewusstsein meiner Einsamkeit. Aber das klingt unecht. Ich meine nicht einfach, dass es zu einem Bruch kam, obgleich es das wirklich war. Es ist nicht einfach das Ende einer Illusion auf die gewöhnliche Weise oder gewaltsam. Das ist etwas, was alle Tage passiert. Nein, ich meine, was geschah, hat mir bewusst gemacht, dass ich immer allein gewesen bin, dass man immer allein ist. Nicht einfach das Ende einer Beziehung, nicht einmal die simple Entdeckung, dass sie nie bestand, sondern eine Offenbarung über meine Beziehung zu allen Menschen. Wissen Sie, es scheint mir nicht mehr der Mühe wert, überhaupt noch mit jemand zu reden. Man macht Lärm und glaubt sich zu unterhalten, man macht Grimassen und glaubt sich zu verstehen. Und ich weiß, dass es nicht so ist. Ist es ein Wahn? Ein Wahn ist etwas, wovon man frei werden muss. Aber es gibt andere Zustände des Geistes, die wir für Wahn halten, die wir aber auf uns zu nehmen und von denen wir auszugehen haben. Und das zweite Symptom? Das ist noch seltsamer. Es klingt lächerlich, aber der einzige Ausdruck, den ich dafür finden kann, ist ein Gefühl der Sünde. Sie leiden unter dem Gefühl der Sünde, Miss Copplestone? Das ist höchst ungewöhnlich. Mir schien es nicht normal. Zunächst sollten wir herausfinden, was für Sie normal ist. Erzählen Sie mir, was Sie mit Sündenbewusstsein meinen. Es ist viel einfacher zu sagen, was ich nicht meine. Ich meine nicht Sünde im gewöhnlichen Sinn. Und was ist nach Ihrer Auffassung der gewöhnliche Sinn? Nun, ich nehme an, unmoralisch zu sein. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich unmoralisch war. Ich habe nie bemerkt, dass Unmoral vom Bewusstsein der Sünde begleitet war. Jedenfalls bin ich dem nie begegnet. Ich nehme an, es ist schlecht, andere Menschen zu verletzen, wenn man weiß, dass man sie verletzt. Ich habe sie nicht verletzt. Ich habe ihr doch nichts weggenommen. Nichts, was ihr gehörte. Jetzt erkenne ich, das Ganze war ein Irrtum. Aber ich sehe nicht ein, warum man sich Irrtümer wegen sündig fühlen sollte. Und doch kann ich kein anderes Wort dafür finden. Es muss eine Art Zwangsvorstellung sein. Doch gleichzeitig packt mich die Angst, dass es wirklicher ist als alles, woran ich je glaubte. Was ist wirklicher als alles, woran Sie glaubten? Nicht das Gefühl von etwas, das ich je tat, ist es, wovon ich mich befreien möchte. Oder von etwas in mir, das ich loswerden könnte, sondern von Leere, von Versagen. Vor jemandem oder vor irgendetwas außer mir. Und ich fühle, ich muss sühnen. Ist das das richtige Wort? Können Sie einen Patienten auf diesen Geisteszustand behandeln? Und als was sahen Sie Ihre Beziehungen zu diesem Mann an? Oh, das haben Sie erraten, nicht wahr? Nein, vielleicht ließ ich es zu deutlich merken. Sie brauchen über ihn nichts zu wissen, nicht wahr? Nein. Oh, ich glaubte, ich hätte ihm so viel zu geben. Und er mir. Und dies Geben und Nehmen schien so richtig. Wenn ich noch fühlte wie damals, würde ich es noch jetzt für richtig halten. Und dann entdeckte ich, dass wir Fremde waren. Und dass es weder Geben noch Nehmen gewesen war, sondern dass wir nur Gebrauch voneinander gemacht hatten. Jeder zu seinem Zweck. Das ist schrecklich. Können wir nur lieben, was in unserer eigenen Fantasie lebendig ist? Dann sind Liebende und Geliebte gleich unwirklich und der Träume ist nicht wirklicher als seine Träume. Und dieser Mann, wie erscheint er Ihnen jetzt? Wie ein Kind, das in einen Wald gewandert ist und mit einem imaginären Spielgefährten spielt und plötzlich entdeckt, dass er nur ein Kind ist. Allein, verloren im Wald. Und nach Hause möchte. Mitleid kann bereits der Faden sein, Ihren eigenen Weg aus dem Wald herauszufinden. Selbst wenn ich meinen Weg aus dem Wald herausfinde, bleibe ich zurück mit der untröstlichen Erinnerung an den Schatz, den ich suchen ging im Wald und niemals fand, und der dort nicht war und der vielleicht nirgends ist. Aber wenn nirgends, warum fühle ich mich schuldig, weil ich ihn nicht fand? Und wenn das alles sinnlos ist, möchte ich geheilt werden von der Sehnsucht nach dem, was ich nicht finden kann, und der Scham darüber, es niemals zu finden. Können Sie mich heilen? Der Zustand ist heilbar. Aber die Art der Behandlung muss Ihre eigene Wahl sein. Ich kann nicht für Sie wählen. Wenn Sie das wünschen, kann ich Sie mit dem allgemeinen Zustand der Menschen aussöhnen, zu dem manche, die ebenso weit gegangen waren wie Sie, zurückkehren konnten. Vielleicht erinnern sich diese Menschen der Vision, die sie hatten, aber sie trauern ihr nicht mehr nach, halten sich aufrecht in den täglichen Pflichten, lernen übertriebene Erwartungen zu vermeiden, werden tolerant gegen sich selbst und andere, geben und nehmen, was im täglichen Leben zu geben und zu nehmen ist. Zwei Menschen, die wissen, dass sie sich nicht verstehen. Die Kinder aufziehen, die sie nicht verstehen und die sie nie verstehen werden. Ist das das beste Leben? Es ist ein gutes Leben. Wenn sie auch bis es zu Ende ist, nicht wissen, wie gut. In einer Welt voller Wahnsinn, Gewalt, Dummheit, Gier, ist das ein gutes Leben. Ich weiß. Ich sollte imstande sein, es auf mich zu nehmen. Aber es käme mir vor wie eine Art Kapitulation. Nein, nicht Kapitulation. Mehr wie ein Verrat. Sehen Sie, ich glaube wirklich, ich hatte eine Vision von etwas, wenn ich auch nicht weiß, wovon. Ich möchte sie nicht vergessen. Ich will damit leben. Tatsächlich, Ich glaube, es wäre wirklich unehrlich von mir, jetzt zu versuchen, mit irgendjemand zu leben. Ich könnte niemanden die Art Liebe geben. Ich wollte, ich könnte es, die zu diesem Leben gehört. Wenn es keinen anderen Weg gibt, halte ich mich wirklich für hoffnungslos. Es gibt einen anderen Weg, wenn Sie Mut dazu haben. Den ersten konnte ich Ihnen verständlich beschreiben, weil Sie ihn kennen, wie wir alle ihn kennen. Das Leben ringsum illustriert ihn mehr oder weniger. Der zweite ist unbekannt. Er verlangt also Glauben. Jenen Glauben, der aus der Verzweiflung entspringt. Das Wegziel lässt sich nicht bezeichnen. Sie werden wenig verstehen, bis Sie dort ankommen. Sie werden blind reisen. Der Weg führt aber zum Besitz dessen, was Sie am falschen Ort gesucht haben. Das klingt so, als möchte ich es. Doch was muss ich tun? Welchen Weg Sie auch gehen. Jeder stellt seine eigenen Anforderungen. Welcher Weg ist der bessere? Kein Weg ist besser. Beide Wege sind notwendig. Es ist ebenfalls notwendig, zwischen beiden zu wählen. Dann wähle ich den zweiten. Es ist eine grauenvolle Reise. Ich habe keine Angst, sondern freue mich. Es ist sicher ein einsamer Weg. Nicht einsamer als der andere. Aber wer den anderen nimmt, kann seine Einsamkeit vergessen. Sie vergessen ihre nicht. Beide Wege bedeuten Einsamkeit und Gemeinschaft. Beide Wege vermeiden die letzte Öde der Einsamkeit in der geisterhaften Welt der Einbildung, die Erinnerungen mischt mit Begierden. Das ist die Hölle, in der ich war. Es ist keine Hölle, solange sie nicht zu allem anderen unfähig wurden. Nun, sind Sie ganz sicher? Ich will den zweiten Weg. Was muss ich also tun? Sie werden ins Sanatorium gehen. Oh, was für eine Wendung. Ich habe Leute gekannt, die in ihrem Sanatorium waren und herauskamen. Das soll nicht heißen, dass es ihnen nicht besser ging. Aber sie kamen zurück ins alte Leben. Richtig. Aber die Freunde, die Sie im Sinn haben, können nicht in diesem Sanatorium gewesen sein. Ich bin sehr vorsichtig, wen ich da hinschicke. Wann werden Sie mich hinschicken? Wann können Sie bereit sein? Heute Abend. Dann gehen Sie jetzt und treffen Ihre Vorbereitungen. Hier ist Ihre Adresse, die Sie Freunden geben können. Ich werde um 9 einen Wagen für Sie schicken. Ich weiß nicht im Geringsten, was ich tue oder warum ich es tue. Es gibt nichts anderes zu tun. Das ist der einzige Grund. Es ist der beste Grund. Aber ich weiß, ich selbst traf die Entscheidung. Das muss ich Ihnen sagen. Sie waren sehr gütig. Gehe hin in Frieden, meine Tochter. Und schaffe, dass du selig werdest mit Eifer. Wir sind fertig. Du kannst jetzt kommen, Julia. Nun, Henry? Sie hat einen weiten Weg vor sich. Sehr weit, glaube ich. Ich wusste es gleich. Die anderen sind's, die mir Sorge machen. Unsinn, Henry. Ich werde auf sie achten. Sie zurückzuschicken. Wohin kehren sie zurück? Zu den Schalenresten, zu den Schalengedanken. Jeder unfähig, seine eigene Erbärmlichkeit vor sich selbst zu verbergen, weil sie dem anderen bekannt ist. Da du an der Entscheidung zweifelst, an welche andere Möglichkeit denkst du? An keine. Nun also, dann müssen wir das Risiko tragen. Wir konnten nicht mehr tun, als ihnen eine Chance geben. Was mich bedrückt, ist der Gedanke an Celia. An Celia? An Celia. Aber als ich eben sagte, sie hätte einen weiten Weg, warst du meiner Ansicht. Oh ja, einen weiten Weg. Und wir wissen, wohin sie geht. Aber was wissen wir von den Schrecken der Reise? Wir, du und ich, kennen nicht den Prozess, durch den der Mensch ins Übermenschliche geht. Was wissen wir von der Natur der Leiden, die er auf sich nehmen muss auf dem Weg zur Verklärung? Wird sie sich fürchten? Henry, du hast einfach keine Ahnung von Unschuld. Sie wird vor nichts Angst haben. Sie wird nicht einmal wissen, dass es etwas gibt, wovor man sich fürchten könnte. Sie ist so demütig und dennoch muss sie leiden. Wenn ich Vertrauen in etwas ausdrücke, rührst du immer Zweifel auf. Wenn ich besorgt bin, siehst du keinen Grund für etwas anderes als Vertrauen. Auf diese Weise bin ich so brauchbar für dich. Du solltest dankbar sein. Aber wie lange wird Alex uns noch warten lassen? Er sollte schon hier sein. Ich werde Miss Barraway fragen. Miss Barraway, wenn Mr. Gibbs kommt... Oh, sehr gut. Er kommt gerade herauf. Bitte bringen Sie doch jetzt das Tablett, Miss Barraway. Nun, was haben wir ausgerichtet? Alles in Ordnung, Alex. Die Chamberlains haben gewählt. Sie nehmen ihre Bestimmung auf sich. Und hat Celia ihre Wahl getroffen? Sie wird heute Abend abgeholt. Die Gläser, Sir Henry. Und jetzt sind wir bereit, zum Opfertrunk überzugehen. Die Worte zur Errichtung des Heeres. Lass sie bauen den Herd unter dem Schutz der Gestirne. Lass sie einen Stuhl auf jede Seite stellen. Mögen die Gesegneten wachen über dem Haus. Möge der Mond das Bett bestrahlen. Die Worte für jene, die auf eine Reise gehen. Beschützer der Reisenden, segne die Straße. Wach über sie in der Wüste. Wach über sie im Gebirge. Wach über sie im Labyrinth. Wach über sie bei Treibsand. Beschütz sie vor den Stimmen. Beschütz sie vor den Gesichten. Beschütz sie im Aufruhr. Beschütz sie in der Stille. Für einen können die Worte nicht gesprochen werden. Noch können sie nicht gesprochen werden. Ihr meint Peter Quilp. Er ist noch nicht dahin gekommen, wo die Worte gelten. Werden wir sie jemals sprechen? Andere werden sie vielleicht sprechen. Ihr wisst, ich habe Verbindungen. Sogar in Kalifornien. Wünschen Sie noch etwas, gnädige Frau? Sie können den Teewagen mit den Gläsern bereitstellen. Sehr wohl, gnädige Frau. Dort in die Ecke. So ist es am bequemsten. Dann können Sie ein- und ausgehen. Brauchen Sie noch etwas, das Sie nicht finden in der Küche? Nein, gnädige Frau. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Ich glaube, vor 6:30 nicht mehr. Sehr wohl, gnädige Frau. Guten Abend, Lavinia. Ich bin doch rechtzeitig da, nicht wahr? Hoffentlich hast du dich noch nicht gesorgt. Oh nein, Edward. Allerdings rief ich in deinem Büro an, aber die Sekretärin sagte, du wärst schon fort. Ich rief nur an, um dich zu beruhigen. Dass du nicht weggelaufen bist. Aber Edward, das ist unfair. Wir haben doch schon verschiedene Partys gegeben in den letzten 2 Jahren und ich bin immer da gewesen. Du bist hoffentlich nicht so müde. Nein, es war ruhig heute. Aber du musst müde sein. Ich bin noch nicht müde, aber gewiss werde ich froh sein, wenn alles vorüber ist. Das Kleid, das du anhast, gefällt mir. Wie schön, dass du gerade das anzogst. Ja, Edward, du machst mir zum ersten Mal ein Kompliment vor einer Party, weißt du das? Und gerade da kann man es brauchen. Ja, du verdienst es. Da ist die Gästeliste. Oh. Wir luden zu viele Gäste ein. Vielleicht hätten wir 2 Partys veranstalten sollen statt einer. Das führt nie zu etwas Gutem. Jeder, der zu der einen Party eingeladen wird, nimmt an, dass die andere die wichtigere sei. Ja, das ist wahr. Du hast wirklich Sinn fürs Praktische. Wir sagten uns doch, wir können ruhig 20 mehr einladen, weil viele bestimmt zu der Party der Gunnings gehen werden. Ja, du hast recht. Hängt das Bild gerade? Ja, das tut es. Nein, nein, das tut es nicht. Rück es bitte gerade. Ja. Hängt es jetzt gerade? Etwas zu weit nach links. Und wie ist es jetzt? Nein, ich meinte nach rechts. Oh. So mag es gehen. Komm, Lavinia, ruh dich aus. Vor einer halben Stunde kommt bestimmt niemand. Du musst neben mir sitzen, das entspannt mich. Dies ist der schönste Augenblick von der ganzen Party. Oh nein, Edward. Der schönste Augenblick ist der Moment, wenn es vorbei ist. Und dann zu wissen, die Saison ist vorüber und wir können allein sein. Ach Gott, wer kann so früh kommen? Ich kann einfach nicht aufstehen. Mrs. Shuttlethwaite. Natürlich Julia. Also, meine Lieben, da bin ich. Ich weiß, ich komme viel zu früh. Aber es ist nun einmal so, meine Lieben, dass ich noch auf die Party der Gunnings muss. Und ich habe noch eine Überraschung. Ich habe Alex mitgebracht. Tja, Alex, aus welcher Weltgegend tauchst du denn auf? Aus welcher Weltgegend? Aus dem Osten. Aus Kincentia. Einer Insel, von der ihr gewiss noch nichts gehört habt bis jetzt. Kam heute Morgen zurück, ich hörte von eurer Party und da sagte ich mir, ich darf die Gelegenheit nicht verpassen, Edward und Lavinia zu begrüßen. Wie geht es dir, Alex? Wie geht es denn euch? Nun erzähl, Alex, was hast du an diesem seltsamen Ort gemacht? Wie hieß er doch? Kincentia. Was hast du gemacht in Kincentia? Irgendeinen Sultan besucht? Hast du Tiger geschossen? Aber Julia, es gibt keine Tiger in Kincentia und auch keine Sultane. Drei von uns waren auf einer Tour, um die lokalen Verhältnisse zu untersuchen. Woraufhin? Auf Affennüsse? Du hast besser geraten, als du glaubst. Nein, nicht auf Affennüsse. Aber es hat mit Affen zu tun. Jedenfalls wurden Affen der Vorwand für allgemeine Unruhen unter den Eingeborenen. Aber wie können Affen Unruhen verursachen? Na, unglücklicherweise sind die meisten der Eingeborenen Heiden. Die Affen genießen bei ihnen besondere Verehrung und dürfen nicht getötet werden. Für allen Schaden, den die Affen anrichten, machen sie also die Regierung verantwortlich. Das scheint unvernünftig. Das ist unvernünftig, aber charakteristisch. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Einige der Stämme sind zum Christentum übergetreten und sind natürlich anderer Ansicht. Sie fangen die Affen und sie verzehren sie. Die jungen Affen sind äußerst schmackhaft. Ich habe selbst welche gekocht. Aha. Und hat sie jemand gegessen, wenn du sie kochtest? Aber ja, gewiss. Ich erfand verschiedene Rezepte für die Eingeborenen. Aber seht ihr, da sie die Affen essen und so ihre Pflanzungen vor den Affen schützen, gedeiht alles überaus bei den christlichen Eingeborenen. Und das ruft Reibungen zwischen ihnen und den anderen hervor. Und das ist das eigentliche Problem. Tja. Hoffentlich langweilt euch das nicht. Oh nein, bestimmt nicht. Wir sind gespannt auf die Lösung. Ich bin nicht sicher, ob es eine Lösung gibt. Aber selbst das bringt uns nicht auf den Kern der Sache. Es gibt dort auch ausländische Agitatoren, die Unruhe stiften. Warum weist man sie nicht aus? Sie sind Bürger eines befreundeten Nachbarstaates, den wir gerade anerkannt haben. Sie bringen den Heiden bei, dass das Schlachten der Affen einen Fluch über sie brachte, der nur durch ein Gemetzel unter den Christen zu bannen ist. Sie haben sogar einige von den Bekehrten überredet, wieder ins Heidentum zu verfallen. Sie essen also statt Affen jetzt Christen. Ja, ich hoffte, die Affen würden ein witziges Tischgespräch abgeben. Aber mit Christenverspeisung kann man keine Gesellschaft amüsieren, selbst unter Heiden nicht. Mit der ganzen Geschichte nicht. Ist in der englischen Siedlung jemand ermordet worden? Ja. Jetzt muss ich euch wohl über jemand erzählen, den ihr kennt oder gekannt habt. Edward, jemand ist über mein Grab gestolpert, mich fröstelt. Gib mir bitte etwas Gin. Nein, keinen Cocktail. Mir ist eisig. Mr. Quilp. Wer ist da? Mr. Quilp. Es ist Peter. Peter! Hallo alle miteinander. Seit wann bist du hier? Ich flog heute Nacht von New York herüber. Los Angeles verließ ich vor 3 Tagen. Beim Lunch sah ich heute Sheila Paisley und sie erzählte mir, dass sie eine Party gibt. Sie kommt später, wenn sie bei den Gunnings war. Na, da sagte ich mir, ich sollte euch unbedingt überfallen. Meine Güte, mir ist, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie geht's dir, Alex? Oh, und unserer lieben Julia. Du kommst also gerade aus New York. Jawohl, aus New York. Die Bologolomskis brachten mich zum Flugplatz. Du erinnerst dich an die Fürstin Bologolomski von früher her? Ja. Wir speisten neulich Abend zusammen im safrangelben Affen. Dahin geht man jetzt. Zu komisch. Meine Affen sind safrangelb. Deine Affen, Alex? Ich habe immer gesagt, dass Alex alle Welt kennt, aber ich wusste nicht, dass er auch Affen kennt. Erzähl uns das Neueste. Peter, erzähl uns das Neueste aus der anderen Welt. Wir führen hier in London ein so stilles Leben. Oh, du machst dich noch immer gern über mich lustig, Julia. Aber ihr wisst doch, dass ich für die Pan Am Eagle arbeite. Nein, erkläre, was ist die Pan Am Eagle? Also ihr müsst wirklich hinterm Mond gelebt haben. Geht ihr denn nie ins Kino? Gelegentlich. Alex weiß Bescheid. Hast du meinen letzten Film gesehen, Alex? In Kincentia gibt es kein Kino. Kincentia? Wo ist das? Da gibt es kein Kino? Die Pan Am Eagle muss sich darum kümmern. Also, was wollte ich sagen? Ja, Alex weiß über die Pan Am Eagle Bescheid. Er hat mich doch mit dem großen Bela bekannt gemacht. Und wer ist der große Bela? Was? Bela Jogodi. Er ist mein Chef. Alle Welt kennt doch seinen Namen. Also, Bela hat mich hergeschickt. Nur für eine Woche, ich habe alle Hände voll zu tun. Heute Abend muss ich hinunter nach Boldwell. Wir wollen einen Film über englisches Leben drehen. Und wir möchten Boldwell dazu benutzen. Soviel ich weiß, ist Boldwell in einem sehr verfallenen Zustand. Eben, so ist es. Und deswegen interessiert es uns. Der verfallenste Adelssitz von ganz England. Wir haben ein Team von Experten herübergeschickt, den Verfall zu studieren und dann zu kopieren. Wir bauen dann in Kalifornien ein zweites Boldwell auf. Und was hast du dabei zu tun, Peter? Bist du Experte für verfallene Häuser? Oh, bewahre, Julia. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Oh. Und Bela ist sehr begeistert davon. Außerdem ist auch noch der Produktionschef mit. Er sucht einige typisch englische Gesichter. Natürlich nur für kleinere Rollen. Und ich soll ihm entscheiden helfen, welche Gesichter typisch sind. Peter, ich habe eine fabelhafte Idee. Ich wollte immer schon nach Kalifornien. Könntest du deinen Produktionschef nicht überreden, uns alle mitzunehmen? Wir alle sind sehr typisch. Ich fürchte, nein. Sir Henry Harcourt Riley. Oh, ich vergaß ganz. Noch eine Überraschung für euch. Ich möchte euch Sir Henry Harcourt Riley vorstellen. Wir freuen uns, ihn zu sehen. Aber wir kennen uns schon. Nehmen Sie einen Cocktail? Und könnte ich ein Glas Wasser haben? Etwas dazu? Nein, danke sehr. Darf ich Mr. Peter Quilp vorstellen? Sir Henry Harcourt Riley. Peter ist ein alter Freund von meinem Mann und mir. Oh, ich vergaß. Ich setzte voraus, dass Sie sich kennen. Ich weiß nicht warum. Mr. McCulkey Chips. Ja, wir kennen uns wirklich schon. Von verschiedenen Anlässen her. Wir waren eben in einer so interessanten Unterhaltung. Peter kommt gerade aus Kalifornien, wo er etwas ganz Großes beim Film ist. Aber Julia... Er dreht einen Film über englisches Leben und er sucht jetzt für uns alle Rollen. Denk einmal. Aber liebste Julia, ich war gerade im Begriff zu erklären, leider kann ich niemandem eine Rolle geben. Aber Peter, wenn ihr schon Boldwell nach Kalifornien mitnehmt, warum mich dann nicht? Wir nehmen ja nicht Boldwell. Wir rekonstruieren Boldwell. Nun gut, also warum mich dann nicht rekonstruieren? Oh, ich merke schon, mein Lieber, du willst mich nicht haben. Also Schluss mit der Hoffnung, hier in Kalifornien zu sehen. Aber beste Julia, du würdest doch gar nicht kommen, selbst wenn wir dich einladen. Es gibt aber jemand, nach dem ich fragen wollte. Sie wollte wirklich zum Film und sie würde, wie ich stets dachte, Erfolg dabei haben, wenn man ihr eine Chance gäbe. Celia Copplestone. Ich möchte Sie unserem Produktionschef vorstellen. Könnt ihr mir sagen, wo sie ist? Im Telefonbuch kann ich sie nicht finden. Weder im Telefonbuch noch sonst in einem Verzeichnis. Du kannst es jetzt erzählen, Alex. Peter, du kannst leider Celia nicht bekommen. Oh, ist sie verheiratet? Nicht verheiratet, aber tot. Celia? Ist tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Celia tot? Alex, du solltest ihnen lieber erzählen, was du für Nachrichten aus Kincanger mitbringst. Kincanger? Was hatte Celia in Kincanger zu tun? Wir hörten, sie sei in einen Pflegerinnenorden eingetreten. Sie war in einen Orden eingetreten, in einen sehr strengen. Und da sie bereits Erfahrung in der Krankenpflege hatte, wurde sie nach Kincanger geschickt, wo verschiedene endemische Krankheiten herrschen und wo die Beulenpest sehr oft vorkommt. Weiter. Anscheinend waren sie zu dritt dort. Drei Schwestern auf der Station in einem christlichen Dorfe. Und die Hälfte der Einwohner starb an der Pest. Sie müssen seit Wochen überarbeitet gewesen sein. Und dann? Dann brach unter den Heiden der Aufstand aus, von dem ich vorhin erzählte. Sie wussten davon, wollten aber die sterbenden Eingeborenen nicht verlassen. Zwei von ihnen flohen schließlich. Eine starb im Dschungel und die andere wird für ein normales Leben nie mehr zu gebrauchen sein. Celia Copplestone aber fiel in ihre Hände. Als unsere Leute hinkamen, fragten sie die Einwohner aus, soweit sie überlebten. Und dann fanden sie ihre Leiche. Oder jedenfalls fanden sie Spuren von ihr. Tja, aber vorher? Ja, es ist schwer zu sagen. Aber soweit wir die örtlichen Gebräuche kennen, muss man annehmen, dass sie gekreuzigt wurde. Dicht neben einem Ameisenhügel. Gerade Celia. Ausgerechnet Celia. Und das für ein paar pestkranke Eingeborene, die ohnehin gestorben wären. Tja, die Kranken starben ohnehin. Weil sie von der Pest verseucht waren, wurden sie nicht gegessen. Oh, Edward, es tut mir so leid. Wie armselig das klingt. Aber du weißt, was ich meine. Und du weißt, woran ich denke. Ich verstehe überhaupt nichts. Aber ich bin 2 Jahre weg gewesen und ich weiß nicht, was mit Celia gewesen ist in diesen 2 Jahren. Wann nahm sie diesen Beruf auf? Vor 2 Jahren. Ich versuchte, sie zu vergessen, bis ich anfing, an meinen Erfolg zu glauben. Da dachte ich wieder an sie, immer häufiger. Zuerst wollte ich über Celia nichts wissen und fragte deshalb nie. Dann hätte ich gern etwas gewusst und wagte nicht zu fragen. Ich glaube, ich habe sie nicht gekannt. Ich habe sie nicht verstanden. Ich verstehe gar nichts. Sie verstehen Ihr Metier, Mr. Quilp. Mehr kann keiner von uns verlangen. Und was für ein Metier. Mir schwebte vor, mit meinen Ideen würde ich eine Revolution im Film herbeiführen, die keiner ignorieren könnte. Und was tue ich? Ich mache einen zweitrangigen Film. Aber ich glaubte, es würde zu etwas Besserem führen. Ich wollte es, ich glaubte daran, für Celia. Celia lebt nicht mehr. Jetzt ist das alles wertlos. Nein, wertlos ist das alles nicht, Peter. Du hast nur gerade angefangen. Vielmehr bist du jetzt erst an den Punkt gekommen, an dem du anfangen musst. Du sagtest gerade eben, dass du Celia nicht gekannt hast. Keiner von uns kannte sie. Das, womit du gelebt hast, war ein Wunschbild von Celia, das du dir selbst für deine Zwecke gemacht hast. Peter, bitte denke nicht, ich sei lieblos. Nein, nein, ich denke nicht, dass du lieblos bist, Lavinia. Und ich weiß auch, dass du recht hast. Und vielleicht erscheint dir, was ich sage, weniger lieblos, wenn du verstehen wirst, dass ich eigentlich von mir gesprochen habe. Lavinia hat recht. Damit musst du anfangen. Wenn du jetzt Dinge an dir entdeckst, Peter, die dir nicht gefallen, nun dann denke daran, dass manche Menschen viel schlimmere Dinge über sich erfahren mussten. Und das viel später, wenn es schwieriger ist, sich wiederzufinden und neu anzufangen. Verzeih, Edward, aber ich glaube nicht, dass ich alles verstand, was du gesagt hast. Aber ich bin dir für alles dankbar. Weißt du, während du sprachst, ist mir die ganze Zeit ein Gedanke immer wieder durch den Kopf gegangen, dass ich nur für mich selbst Interesse hatte. Und so wurde ich Celia nicht gerecht. Sir Henry, ich möchte Sie etwas fragen. Während Alex uns erzählte, was mit Celia geschah, sah ich Sie an. Und dabei fiel mir auf, dass Ihr Gesicht weder Überraschung noch Entsetzen darüber verriet, wie sie starb. Ich weiß nicht, ob Sie sie kannten. Ich vermute ja. Jedenfalls wussten Sie von ihr. Doch war in Ihrem Ausdruck etwas wie Genugtuung. Mrs. Chamberlain, entweder bin ich leicht zu durchschauen oder Sie beobachten besonders gut. Henry, Lavinia bemerkt viel mehr, als du glaubst. Mir scheint, sie hat dich in die Enge getrieben. Du hast die Lage richtig bezeichnet, Julia. Als ich Miss Cobblestone in diesem Zimmer zum ersten Mal traf, sah ich aufrecht hinter ihrem Stuhl das Bild einer Celia Cobblestone, deren Gesicht das Erstaunen der ersten 5 Minuten nach einem gewaltsamen Tod zeigte. Wenn Ihnen das unglaubhaft erscheint, Mrs. Chamberlain, bitte ich Sie, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass eine plötzliche Intuition bei gewissen Menschen die Neigung haben kann, sich sofort in einem Bild auszudrücken. Das geschieht mir zuweilen. So war mir offenbar, dass da eine Frau im Zeichen des Todes stand. Das war ihre Bestimmung. Es stand bei ihr, den Lebensweg zu wählen, der zum Tod führte. Wir wissen, welchen Tod sie wählte. Ich wusste nicht, dass sie auf diese Weise sterben würde. Sie wusste es nicht. Der Weg, den sie wählte, führte in diesen Tod. Und wenn das kein glücklicher Tod ist, welcher Tod wäre glücklich? Soll das heißen, dass sie, weil sie diese Art des Todes wählte, nicht so gelitten hat wie gewöhnliche sterbliche Leiden? Das meine ich keineswegs. Eher das Gegenteil. Ich möchte sagen, dass sie alles litt, was wir leiden sollten. An Angst und Pein und Ekel, alles das zusammen und das Widerstreben des Körpers, ein Ding zu werden. Sie litt mehr, möchte ich sagen, weil sie bewusster litt als wir alle. Sie zahlte den höchsten Preis an Leiden. Das gehörte in den Plan. Aber wenn das richtig war, richtig für Celia, dann muss es etwas anderes geben, was grauenhaft falsch ist. Und wir anderen sind irgendwie verwickelt in das Falsche. Ich kann nur von mir sprechen, ich bin es gewiss. Lassen Sie mich Ihr Gewissen von einer Last befreien. Sie müssen versuchen, sich von dem Gefühl freizumachen, dass Sie noch verantwortlich sind. ich kann mir nicht helfen. Ich fühle, dass meine Verantwortung in gewisser Weise größer ist als die einer Bande halbverrückter Wilde. Ach, Edward, ich weiß, was du denkst. Aber hilft es dir nicht, dass auch ich mich schuldig fühle? Würden wir alle zusammen nach den Folgen gerichtet, die unsere Worte und Taten haben, über unsere Absichten und über unser beschränktes Verständnis für uns und für andere hinaus, wir würden alle verdammt. Mr. Chamberlain, wie oft muss ich eine Entscheidung treffen, die für einen Patienten Genesung oder Untergang bedeuten kann? Und manchmal habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Aber zu Miss Copplestone. Weil Sie glauben, Ihr Tod sei sinnlos, beschuldigen Sie sich. Und weil Sie sich selbst beschuldigen, glauben Sie, Celias Leben war sinnlos. Es war ein Triumph. Aber ich bin nicht mehr verantwortlich für den Triumph und ebenso verantwortlich für Ihren Tod wie Sie. Doch weiß ich, dass ich mir weiter Vorwürfe machen werde, weil ich herzlos zu ihr war, so boshaft. Ich werde sie immer vor mir sehen, in dem Augenblick, als sie sich von uns verabschiedete, vor 2 Jahren. Deine Verantwortung ist nichts gegen meine, Lavinia. Das weiß ich nicht recht. Wenn ich dich verstanden hätte, dann hätte ich Celia wohl nicht missverstanden. Sie werden mit diesen Erinnerungen leben und etwas Neues daraus machen müssen. Nur durch Annahme der Vergangenheit werden sie ihren Sinn verwandeln. Henry, ich glaube, es ist Zeit, dass ich etwas sage. Jeder trifft eine Wahl auf diese oder jene Weise und muss dann die Konsequenzen tragen. Celia wählte einen Weg, dessen Konsequenz Kincanger war. Peter wählt den Weg, der ihn nach Boldwell führt. Und er muss ihn gehen. Ich verstehe, was du meinst. Tja, dann gehe ich jetzt. Werden wir dich noch sehen, bevor du England verlässt? Ich glaube, es täte uns allen gut, dir und mir und Edward von Celia zu sprechen. Ich danke euch. Aber dieses Mal nicht. Ich werde es einfach nicht schaffen. Lebt wohl. Und jetzt die Konsequenz der Wahl der Chamberlains. Die Cocktailparty. Sie müssen dafür bereit sein. Ihre Gäste können jeden Moment kommen. Du hast recht, Julia. Und es ist auch recht, dass die Chamberlains eine Cocktailparty geben. Die letzten Minuten habe ich immerfort gedacht, wie ich meinen Gästen gegenübertreten soll. Ich mag diese Leute jetzt nicht sehen. Das ist die ihnen auferlegte Bürde. Und die Party wird sicher ein Erfolg. Und ich glaube, Henry, wir sollten gehen, bevor die Party anfängt. Sie wird ohne uns besser gehen. Du auch, Alex. Es ist nicht schön, dass ihr jetzt geht. Wir haben noch eine Einladung. Und diesmal komme ich nicht ungebeten. Komm, Henry. Komm, Alex. Wir gehen zu den Gunnings. Edward, wie sehe ich aus? Wunderbar. Fast möchte ich sagen, besser denn je. Aber du bist immer schön. Oh, Edward, das verdirbt es wieder. Keine Frau kann glauben, dass sie immer schön aussieht. Ich werde nie lernen, Komplimente zu machen. Und nun zur Party. Sie wird bald vorbei sein. Wenn sie doch nur anfinge. Da. Es klingelt. Oh, wie gut. Sie hat angefangen. Sie hörten Die Cocktailparty, Komödie von T.S. Eliot, aus dem Englischen übersetzt von Nora Wiedenbruck. Die Personen und ihre Sprecher waren Edward Chamberlain, Erik Schumann, Lavinia Chamberlain, Margot Troger, Julia Chuttlethwaite, Anita May, Celia Copplestone, Lütgard Imm, Alexander McColgie-Gibbs, Robert Mein, Peter Quilp, Uwe Friedrichsen, Sir Henry Harcourt Riley, Hans Kaninenberg, Sekretärin Maria Schickel, Diener Karl-Heinz Meuse, Ton Peter Jochum, Regie Ulrich Lauterbach.